So, Samstagnachmittag zu ungewohnter Zeit, 15 Uhr, total pünktlich, die Weltraumaffen. Jo, hallo, hallo, hallo. Heute. Oh. Nein, nein, nein, komm. Wir wollen uns heute mal wieder mit Zensur befassen, weil davon können wir einfach nicht genug kriegen. Ne? Zensur ist sozusagen unser Steckenpferd. Mit mir heute hier sind der Caps Lock Chris und der OPEX. Und ja, ihr habt das sicher alle schon mitgekriegt. Für YouTube hat sich diese Woche, in YouTube in Deutschland hat sich diese Woche einiges geändert. Und zwar die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen gesagt, ja, Pete's Meet, dieser Let's Play-Kanal, ist ein Rundfunkangebot und soll dementsprechend eine Rundfunklizenz beantragen. Das sind Kosten, die vier- bis fünfstellig sind und teilweise auch dann eine Monatsgebühr beinhalten. Also völlig unschaffbar für kleine Kanäle. Und wir haben hier einen Artikel von der FAZ zu dem Thema und damit steigen wir einfach mal ein. Und das ist ja was, was nicht nur Pete's Meet betrifft, sondern im Zweifelsfall auch noch einen Haufen weitere Kanäle. Zum Beispiel Yours Truly, die Weltraumaffen. Aber da kommen wir später zu. Ja, das ist der Herr hier auf dem Bild. Das ist der neue Chef von der Landesmedienanstalt NRW. Und Ja, der ist so ein bisschen eiserner Besen, so wenn man liest, was hier steht. Also der möchte jetzt mal ein bisschen aufräumen. Aber es bleibt halt dieser fade Beigeschmack, dass man das Gefühl hat, dass hier nicht aufgrund von irgendwie berechtigten Problemen oder so eine Regelung durchgedrückt wird, sondern eher, weil man es kann und weil es ein weiterer Hebel ist, neben dem Gesetz vom Herrn Maas, das wir ja letztens auch schon ausführlich besprochen haben und zu dem wir morgen irgendwie auch nochmal eine ganze Menge sagen werden im normalen Stream, dass das halt auch so eine Sache ist, mit der man halt die neuen Medien mundtot machen kann. Ne? Und wer daran interessiert ist, keine Konkurrenz zu haben, das sind nun mal die alten Medien, die auch schon seit langer Zeit bei uns und bei vielen anderen Leuten in der Kritik dafür stehen, dass sie Journalismus mit Haltung und Meinungsjournalismus machen. Also genau das, was man den YouTubern irgendwie nicht zugestehen möchte. Ja, also für mich ist das eine politische Aktion, keine medienrechtliche Aktion. ja, in diese Richtung geht auch. Also, ich hatte die Woche mal angefragt bei dem medienpolitischen Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Und der hat mir also gesagt, dass es wohl so wäre, dass diese Landesmedienanstalten da gar nicht zwangsläufig so dahinter stehen, sondern dass das halt von der Politik, die das entsprechend formuliert hat in den Rundfunkmedienstaatsverträgen, halt so gewollt wäre und auch diese Verfolgung jetzt halt eben auch auf Druck von oben hin passiert, also dem eigentlich widersprechend, was jetzt dieser Beitrag hier zum Beispiel, der ja so ein bisschen suggeriert, dass das hier so eine Angelegenheit von diesem Herrn Vorsitzenden hier von der Landesmedienanstalt wäre. Und was er mir auch geschrieben hat, ist, dass es also im Moment auch nur wirklich nur einen Fall davon gibt, wo die Politik das irgendwie gefordert hat, dass da jetzt jemand dazu jetzt sich jetzt da anmelden soll als Rundfunkangebot. Und das wäre halt eben dieser beschriebene Fall von diesem Pete's Meet-Kanal. Also, weil es gab jetzt uns, wir haben auch schon Nachrichten bekommen, Direktnachrichten von Leuten, die uns darauf hingewiesen haben, dass irgendwelche YouTuber jetzt irgendwie behaupten, sie hätten Post bekommen und müssten sich da entsprechend jetzt irgendwie ja halt lizenzieren lassen. Das scheint aber tatsächlich nicht der Fall zu sein. Also, wenn das irgendwelche YouTuber so hingestellt haben, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit ja. Quatsch halt, also Fake gelogen, News. ja. Ich habe aber gelesen, dass zum Beispiel Rocket Beans bereits eine Lizenz beantragt haben und besitzen. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Da steht halt Geld dahinter, da steht eine Firma dahinter, die damit gut verdient. Da kann man das vielleicht dann auch machen. Aber offensichtlich scheint es, also die haben das schon vor längerer Zeit gemacht. Also diese Geschichte scheint wohl schon länger hinter den Kulissen irgendwie rumzugeistern. Ich weiß es nicht. Ja, also ich sag mal, die Rundfunkmedienstaatsverträge sind ja jetzt auch nicht neu. Und dieses Angebot, ich weiß jetzt nicht, wie das betrieben wird, ich kenne mich da nicht genug aus jetzt mit Rocket Beans. Waren die auch mal im normalen Fernsehen oder so oder waren die nur im Internet? Nee, die waren ja, das sind die Leute, die hinter Game One auf MTV gestanden haben. Die sind dann ins Netz und haben da praktisch alles auch wirklich wie fast wie ein kleiner Fernsehkanal halt. Aber das ist halt eine ganz andere Dimension. Das ist eher so wie, als würdest du die GameStar irgendwie oder so, als würde die GameStar ein 24-Stunden-TV-Angebot machen. Das ist halt wirklich professionell. Die haben ja ein eigenes Medienunternehmen, die Jungs, die das damals aus der Taufe gehoben haben. Und es ist im Endeffekt ein Fernsehsender, ein kleiner, so Viva-Format oder so. Ja, aber Moment, was ist, wenn ich mich jetzt einfach mit so eine Kiste nehme, mich auf den Marktplatz stelle und da anfange einfach zu reden über Sachen, okay? Muss ich dafür dann auch eine Lizenz haben? Also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Also wir werden uns ja gleich nochmal die Checkliste ansehen. Wie wird man eine Rundfunkanstalt? Also da steht zum Beispiel drin, dass du dein Angebot muss mindestens gleichzeitig 500 Leute erreichen können. Ja, okay, was ist, wenn ich mich auf dem Marktplatz stelle, wo dann 500 Leute dann zuhören an einem bestimmten Punkt? Bin ich Dann hast du dann. aber noch immer keinen Rundfunk in dem Sinne, weil du benutzt ja keine Sendeeinrichtung, du hast keinen Redaktionsplan. Wie gesagt, wir gucken oder blend doch vielleicht die Checkliste gerade ein, dann können wir die Fragen klären, Ja, ich weil wollte man. es hier nochmal kurz. Also, Okay. was hier ist jetzt auch wieder viel von Hate Speech und so halt eben die Rede. Und das werden wir uns auch gleich noch anschauen. Dass diese Medienanstalt NRW da ziemlich involviert ist, was das angeht. Ist natürlich auch wieder die Frage, wo jetzt da die Initiative dazu herkommt, ob sie von denen kommt oder ob irgendwelche Politiker denen sagen, so, ja, hier kümmert euch da mal drum oder so. Auf jeden Fall ist das ja ziemlich drin bei denen. Ja, okay, dann schauen wir uns mal den Kram hier an. Ja, und das ist halt die offizielle Checkliste, wenn man wissen will, ob man selber. Natürlich steht hier gleich mal, jedes Angebot muss einzeln geprüft werden, also nur weil du der Checkliste nicht entsprichst, ne, könnten sie dich trotzdem irgendwie deckeln, je nachdem, wie sie es gerade wieder auslegen. So, verbreiten Sie Ihr Angebot live oder bestimmen Sie zumindest den Zeitpunkt des Sendestarts? Das heißt, da können wir schon mal einen Haken für die Weltraumaffen dran machen, weil wir senden live. Ne? Richtet sich Ihr Angebot an mindestens 500 potenzielle Nutzer gleichzeitig? Wenn du das auf YouTube machst, richtest du dich an ein paar mehr noch. Also klar, Haken dahinter. Ne? Die Weltraumaffen haben Wir das haben, ich erkannt. meine, wir haben jetzt derzeit schon 20% davon erreicht. Wir haben schon 100 Nein, das Zuschauer ist gerade. anders gemeint, OPEX. Das Potenzial, dass 500 Leute Ach den Stream so. einschalten könnten, Ach ist so. vorhanden. Die technischen Voraussetzungen dafür sind Ach so. vorhanden. Das heißt, ja, wir richten uns an mindestens 500 potenzielle Nutzer Ja, gleichzeitig. aber dann richtet sich jeder an potenziell von 100 Nutzer gleichzeitig. Keine Irgendwie Rolle steht da spielt, ja wie viele drin, Personen Ihr wenn dann. Angebot tatsächlich konsumieren. Wenn dein Server nicht mehr als 500 Leute hier, klären Sie, ob der Server, bei dem was das Angebot verarbeitet wird, überhaupt für mindestens 500 gleichzeitige Zugriffe geeignet ist. Aber wenn potenziell darauf ausgelegt ist, zu bedeuten, dass es mindestens 500 Leute gibt, die Zugang zum Internet haben, zu dieser Plattform, die man dann nutzt, Ja. dann natürlich. Das ist sogar viel größer die Zahl. Warum 500? Wie wurde das errechnet? Ja gut, Warum das sind 500? andere Zeiten, ne? Das kommt von Rundfunk und Fernsehen her. Ich denke mal, das ist zum Beispiel, es gibt ja lustigerweise noch so Orte, in denen es öffentliche Lautsprecher gibt und wo der Bürgermeister irgendwie dann halt so ein Mikro zu Hause stehen hat und kann halt einmal am Tag irgendwie da sagen, hier, heute gibt es im Dorfladen frische Möhren im Angebot oder so. Gibt es wirklich. Und das ist dann kein Rundfunkgerät, weil sich das ja nur an die Bewohner des Dorfes richtet, so ungefähr. Ich denke, da kommen so Regeln her. Na toll. Ist Ihr Angebot journalistisch redaktionell gestaltet? Ja, also wenn man nur Let's Play streamt, ja, dann ist das, oder eine Webcam aufstellt, dann ist das keine Rundfunkanstalt. Ja, aber sobald man halt irgendwas kommentiert oder gar als Journalist journalistisch tätig oder ein Presseunternehmen ist, dann tut man das. Und ich denke, bei uns würde das auch zutreffen, weil wir sozusagen Redaktionssitzungen haben, weil wir unseren Inhalt auswählen und weil wir Dinge kommentieren. Wenn man sich doch einfach selbst die Mühe macht, das zu machen in seiner Freizeit, ich verstehe nicht, wie das sich übersetzt zu, man ist da jetzt professionell drin, denn wir haben keinerlei, sagen wir mal, Ausbildung in journalistischer Facharbeit. Wir machen einfach journalistische Arbeit. Also, auch das finde ich echt, ich finde jede von den Punkten, die wir bis jetzt hatten, sehr klar formuliert, aber viel zu weit gefasst. Ja, stimmt schon. Wie umfangreich und ausdifferenziert ist Ihr Angebot? Verbreiten Sie Ihr Angebot nur einmal oder regelmäßig bzw. dauerhaft? Ups, schon wieder ein Haken für die Weltraumaffen. Regelmäßig und dauerhaft. Das sieht nicht gut aus. Also wenn du nur einmal irgendwie sagst, ich mache jetzt mal ein Hangout und den nächsten machst du irgendwie 3 Wochen später an einem anderen Wochentag, dann ist es noch kein Rundfunk. Warte mal, das steht aber für die lediglich einmalige oder sporadische Verbreitung eines Angebots, zum Beispiel ein einmaliges Hangout, wird in der Regel keine Rundfunkzulassung erforderlich sein. Habe ich ja gerade gesagt, wenn du halt nur mal so ein Hangout machst, aber so Es ist echt ja eine lustig, dass sie Unterbrechung. sogar diesen Begriff Hangout da schon benutzen. Ja, dann werden wir das wahrscheinlich irgendwie dann so als private Show dann irgendwo im Discord ganz alleine machen, ganz weit weg vom Internet. Oder auf einem Server, der nur maximal 500 Leute drauf lässt. Ja. Nein, genau Das. 499, damit wir ja nicht in die Regelung kommen. Nee, jeder von uns hat einen Server mit 500 Leuten und wir nennen das auf jedem Server anders, Ja. dann können wir ein paar mehr erreichen. Die Weltraumaffen, die Weltraumkatzen, die Weltraum. Weltraumhamster. Heibels TV-Sender. Genau. Na gut. So einfach ist das. Sind Sie noch YouTuber oder leben Sie schon oder veranstalten Sie zulassungspflichtigen Rundfunk? Regelmäßige Hangouts oder Livestreams anbieten, aber auch auf oder in einer Mediathek präsent sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon reicht, dass unsere Sachen auf YouTube zur Verfügung stehen für eine Mediathek, Ja, aber. bestimmt. Also, das ist ja eigentlich eine Mediathek. Ist nach Und irgendwelchen. der letzte Satz lässt mich ein bisschen aufatmen, jetzt zum ersten Mal in dieser ganzen Geschichte. Dies gilt insbesondere, wenn Sie mit dem Angebot kommerzielle Zwecke verfolgen, was wir ja nicht tun. Wir sind noch kein gewerbliches Unternehmen, Aber treten wir so dementsprechend. auf? So, ist damit Nein, gemeint, wir dass wir eins treten, sind? doch, doch, das ist schon, also Okay. wir sind kein gewerbliches Unternehmen, das diese Leistung erbringt oder dieses Angebot erbringt. Was ich ja so toll finde, ist der Satz: Hier gibt es keine Faustregel. Sie sollten sich daher in jedem Fall beraten lassen. Ja. Die bringen eine Regelung raus und wir müssen uns beraten lassen. Mann. Ja, und dann noch, an wen können Sie sich bei Fragen wenden? Natürlich an die Rundfunkanstalt selber, damit die auch gleich wissen, wo Sie Ihren Gebührenbescheid hinschicken können. Aber die Beratung ist kostenlos, das finde ich nett. Wenigstens etwas. Man muss ja auch mal was kriegen. Ja, ist doch schön. Tja. Die Landesmedienanstalten. Die werden uns heute Nachmittag noch ein wenig verfolgen, habe ich das dumme Gefühl. Das sind sogar die Landesmedienanstalten hier. Ja, das ist Mehrzahl. nach Bundesländern halt, wie viel ist bei uns. Warte mal, jetzt hast du es gerade weggeklickt. Das war schon so schön. Wie war das? Der Satz? Die 14 Landesmedienanstalten sind in Deutschland für die Zulassung, Aufsicht und Aufbau und Fortentwicklung des privaten Hörfunks und Fernsehens in Deutschland zuständig. Da steht überhaupt gar nichts von Internet. Ja, aber das Internet wird auf einem Bildschirm gezeigt und der Bildschirm kann potenziell ein Fernseher sein. Also hier, ja. Inzwischen gibt es auch Telemedien, wie modern der Begriff. Insbesondere für das Internet. Anforderungen etwa im Bereich des Jugendmedienschutzes, okay? Rundfunk öffentlich-rechtlich wie privat ist laut Grundgesetz Ländersache. Daher werden Organisation und gesellschaftliche Kontrolle des privaten Rundfunks durch Landesmediengesetze geregelt. Privates Radio und privates Fernsehen unterliegen damit gesetzlich vorgeschriebenen Programmanforderungen. Ja, Moment mal, stimmt. Die müssen ja zu einem gewissen Teil Bildung senden. Muss Pete Smith dann auch so ein Feigenblatt, also bei RTL gab es ja, oder gibt es wahrscheinlich immer noch, ich gucke das ja irgendwie, ich gucke eigentlich gar kein Fernsehen mehr. Aber da gab es doch immer dieses, wie hieß das, DFW oder DTW oder irgend sowas, was dann nachts um 23:30 lief, wo dann irgendjemand sich mit irgendwem unterhalten hat oder so. Das war dieses Feigenblatt, was sie für die Kultur und Wissensdinger da eingebaut haben. Müssen wir dann auch irgendwie so und so viel Unterhaltung in unseren Streams anbieten und so viel Prozent. Oh mein Gott. Da wird da einer vom Staat delegierter so Mitarbeiter dann bei allen Streams da sitzen und abhören, und wenn genug Unterhaltung drin ist, dann ist okay. Nee, der sitzt mit drin und gibt dann Kommandos. Sprechen Sie jetzt mal über etwas Lustiges. Heiko Maas Söhne. Nee, Quatsch, andersrum. Die Söhne seiner Frau. Okay, ja, hi übrigens. Ich bin ein bisschen später jetzt da, aber so eine halbe Stunde kann ich machen und dann, naja, schauen wir mal. Jo. Alle Affen im Moment so gefordert hier. Ja. Ja, die Landesmedienanstalten. Das ist genau wie im richtigen Rundfunk. Da kommt Markus Lanz auch immer in die Show und sagt so, ja, ich bin ein bisschen später gekommen, ja, aber in einer halben Stunde oder so muss ich auch wieder weg. Aber ich muss noch DHL fahren. Ja. Ja, genau. Worüber redet ihr gerade? Weiß nicht, keine Ahnung. Das ist voll professionell, es ist dringend genehmigungsbedürftig. Ja, also wir müssen doch hier Abwechslung einbringen, oder? Wenn wir immer über die gleichen Themenfelder sprechen, dann brauchen wir doch jetzt eine Rundfunklizenz, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube auch. Regelmäßiges Programm Rundfunklizenz, oder? Dieser letzte Block ganz rechts, keck. Was ist denn Gag? Die Kommission zur Ermittlung. GVK, GK, DLM, ZAK, KJM, KEK. Das ist Gag. Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich. Oh mein Gott. Und das Alter. Ist der Vorsitzende von Gag. Professor Dr. Ralf Müller-Terpitz. Na hallo. Ja. Gag. Oh mein Gott. Beurteilt die Keck. Ja, bei Zulassungsverfahren zu Programmveranstaltungen Stimmung und Veränderungen zur Sicherung der Meinungsvielfalt. Ach oh Gott, Alter, Keck. Keck, einfach Keck. Ey, denn Keck, dann müsste ja unser bester Freund sein. Einhaltung ja, der Bestimmung zur Sicherung der Meinungsvielfalt. Im Rahmen von Verfahren zur Einräumung von Sendezeit für vom Hauptveranstalter unabhängige Dritte ist die KEK bei der Auswahl und Zulassung der Drittveranstalter beteiligt. Okay. Oh mein Gott. KEK mit dir. Praise KEK. KEK, Alter. Roll. Okay, danke. KEK-online.de KEK@diemedienanstalten.de KEK online. Also ein bisschen mehr Professionalität hier, ja? Das ist viel zu viel ja, Shitposting. Wir rufen auf keinen Fall dazu auf, diese E-Mail-Adressen mit Paper-Memes zu fluchen. KEK online. Entschuldigung, liebe Zuhörer, das wenn Abel hier wäre, der wird sich nicht einkriegen vor einmal mit Profis, ja. Aber Keck ist jetzt auch Profi, also komm. Ja. Keck. Wenn ich groß bin, will ich bei der Keck arbeiten. Mit Memes und so. Das wird sicher cool. So mit diesem Bild mit den verschiedenen Bildschirmen, dann in jeden Bildschirm so ein kleines rares Pepe einfügen. Ja, würde das vielleicht noch mal kurz irgendwer erklären für die Nichtwisser? Das ist ja hier unser Channa, der weiß das. Was soll ich erklären? Keck. Warum wir so gelacht haben. Ach so, ja, also Keck ist ein Meme. Also was ein Meme ist, wisst ihr hoffentlich. Und warum wir so über Keck gelacht haben, ist, weil Keck ist eine altägyptische Chaosgottheit, die mittels sich wiederholender Zahlenfolgen beim Posting auf Imageboards zeigt. Ja? Muss man nicht verstehen, ist halt Religion. Ja? Ja. Und so lustig das Ganze auch ist, es gibt tatsächlich Leute, die glauben, dass indem sie halt eben quasi über mittels Keck Shit posten, würden sie Meme-Magie ausüben, die dann tatsächlich wahr wird. Zum Beispiel soll Meme-Magic, so heißt es im Englischen, den Brexit verursacht haben und Trump als Präsident in sein Amt geholt haben. Ja? Ja, Brexit verursacht haben, genau. Deswegen gibt es auch genug Leute, die das ernster nehmen, als man das sollte. Aber im Endeffekt ist es ein Meme. Und deswegen kann man drüber lachen. Also mach das bitte. Ja. Trump ist, glaube ich, die Schuld von Professor Dr. Ralf Müller-Terpels. Persönlich. Ja. Persönlich. Ja. Mit dem orangenen Hemd. Der ist wahrscheinlich von der Piratenpartei. Pepe Edit von Dr. Müller Pepitz Wand. Dr. Müller Pepitz. Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich. Wundert mich, dass noch keiner einen Lagerwitz gemacht hat. Ach ja. Also wir haben ja nichts konzentriert. Wir sind hier im Weltall. Eben. Ja, das ist ja auch die Bayerische Landesmedienanstalt, ist ja auch BLM. Oh Mann, ja, stimmt. Gibt es auch eine mit Roffel oder LMAO? Ich glaube noch nicht. Obwohl, LMAO geht ja, Landesmedienanstalt Oldenburg oder so. Ja, das ist jetzt von der Internetseite der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen. Und die hatten letztes Jahr, da hatten wir damals auch drüber berichtet, aber ich wollte das einfach nochmal komplett durchgehen im Zuge. Dieses Wort gesagt, ist auch so abgedroschen und abgenutzt und nichts aussagen. Welches Wort? 91% der 14- bis 24-Jährigen sahen sich bereits mit Hate Speech konfrontiert. Ja, die waren in der Schule, verdammt nochmal. Und da kriegt man von irgendwem im Verlauf der zig Jahre sicher mal ein Arschloch an den Kopf geworfen. Oder was in der Richtung. Bitte. Ja. Oder wenn der Lehrer sagt, einige Schüler haben nur Köpfe, damit es nicht in den Hals reinregnet oder so, ist Hate Speech. Ja? Gleich beim Maß anzeigen. Wegnehmen. Ja, Schüler, wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, dass uns viele Minderjährige zugucken. Die ja. wenn euch so platte Witze wie zum Bleistift und sowas nerven, gleich sofort anzeigen. Ja. Oder auch wenn diese sogenannten Zensuren vergeben werden und ihr seid nicht zufrieden damit. Genau. Anzeigen. Das ist nur, weil der Lehrer euch hasst, weil ihr eine Frau seid, weil ihr schwarz seid. Gleich beim Maß an. Genau, eine schlechte Zensur ist Hass. Und außerdem ist es ableistisch. Habe ich jetzt die Möglichkeit, Schmerzensgeld einzufordern, wenn ich mein Gymnasium verklage, dafür, dass der Lehrer dann ständig denselben Witz gesagt hat, wenn er zu spät zum Unterricht kam, als er sagte, die Bahn hatten Platten? Kann ich jetzt Schmerzensgeld beantragen? Nee, selbst wenn nicht, verklag ihn trotzdem wegen dem Witz, ey, ohne Witz. Aber jetzt habe ich ihn ja hier gesagt, zu potenziell über 500 Nutzern. Das heißt, ich muss ja dann das Schmerzensgeld, was ich bekomme, dann auch aufteilen. Oh, tut mir leid. Ja, die Lehrer brauchen dann bald auch eine Zulassung, wenn sie mehr als 500 Schüler haben. Potenziell, wohlgemerkt. Im Leben. Ich meine, es wird vieles erklären, aber... Jetzt steht hier aber plötzlich, dass das im Netz gilt. Also... Das mit den 91%, die haben schon Erfahrung mit Hass im Netz gemacht. Da hat ihnen auch schon mal jemand geschrieben, dass sie ein Arschloch sind. Ja. Das ist mir ja noch nie passiert. Nee. Ja, oder aus dritter Hand wahrscheinlich. Vielleicht haben sie auch irgendwas gelesen, dass irgendwer irgendwen anders gesagt hat, dass er ein Arschloch ist. Genau, alle Gamer sind Arschlöcher oder so, ja. Genau. Alle weißen heterosexuellen Männer sollen jetzt mal die Fresse halten. Stimmt. Habe ich auch Erfahrung mitgemacht. Deutliche Unterschiede zeigen sich dabei, wie Menschen mit Hate Speech umgehen. Und die Hälfte der Befragten gibt an, Hassbotschaften einfach zu ignorieren. Sowas aber auch. Ja, also das verstehe ich jetzt nicht. Guck mal, ne? Werden dann halt eben mit diesen Gesetzen, die gegen Hate Speech vorgehen, diese 50% nicht auch ignoriert? Ja, ich meine, im Endeffekt gibt es ja dann 50% von Leuten im Internet, denen es eigentlich scheißegal ist, oder? Ich glaube, ignorieren ist da ein falsches Wort. Das baut viel zu sehr auf Ignoranz drauf auf, was wiederum ein Argument sein kann, zu sagen, hier, ich möchte mich aber nicht zu einem ignoranten Wesen entwickeln, deswegen werde ich nicht sagen, ich ignoriere jetzt sämtliche Hassbotschaften, die ich bekomme und Hate Speech oder was ich als Hate Speech sehe. Deswegen würde ich da eher sagen, dass man raten könnte, die Situation korrekt einzuschätzen. So, wenn dir jemand darüber spricht, wie er dir gleich eine Gabel in die Hand steckt, ja, dann ist das zwar nicht angenehm und könnte schon als Hate Speech gelten, ja, sagen wir, gilt schon als Hate Speech, ist jedoch im Vergleich zu wirklich eine Gabel in die Hand gesteckt zu bekommen, harmlos. Deswegen ist Naja, da gut, eine aber das korrekte ist schon eine Einschätzung. Nötigung, wenn du jemandem sagst, ich steche dir gleich eine Gabel in die Hand, wenn du nicht das oder das machst. Ja, wenn das Aber oder das, jetzt bleiben das habe ich ja nicht gesagt. Das habe ich ja nicht gesagt. Ja, aber jetzt bleiben wir nochmal auf dem Teppich. Wie viel unmittelbare Gefahr geht denn von so einem Kommentar auf Social Media aus? Ja, ich meine, die meisten Leute, ja, wird doch immer wieder gesagt, die anonymen Trolle, die anonymen Trolle. Ja, also, willst du überhaupt wissen, dass es einer ist, den du persönlich kennst, der in deinem unmittelbaren Umfeld lebt und der überhaupt in der Lage ist, diesen Kommentar, sag ich mal, wahr werden zu lassen? Ja, das sind ja alles schon wieder Faktoren, die dann die Chance so erheblich schmälern, dass halt irgendwie ein Hasskommentar, ja, irgendeine Auswirkung auf dein echtes Leben hat. Ja, und da dann zu sagen, irgendwie, ja, der Hasskommentar an sich, egal von welcher Quelle er kommt, egal unter welchen Umständen er zustande kommt, ja, das sollte verboten werden, ja, egal, ne, das ist ja dann auch schon wieder total undifferenziert, ne, weil die damit ja, wie soll ich sagen, diese Ernsthaftigkeit pauschalisieren, weißt du, die stellen das alles auf dieselbe Ebene. Ja, nee, aus der Sicht von den Leuten, die so argumentieren, ist das eben genau anders gesehen. Die sehen sämtliche Formen von Angriff oder was man als Angriff weitestgehend auch so so Augen zwinkern so erkennen könnte, ja, gehört schon verboten und ist schon ein Angriff. Ja. Und die Argumentation dahinter ist, dass Sprache ja eine Auswirkung hat auf Menschen und es wäre ja toll, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, wo Leute sich gern nicht solche Dinge sagen würden. Deswegen sollte das keiner sagen. Deswegen Ja, kriminalisieren wir das auch. es ist nicht nett, ja, aber wie sagt man noch so schön? Ponyhof. Stock und Stein brechen dir ein Bein, ja, aber Worte sind nur Schall und Rauch, ja. Ja, nur das ist jetzt wirklich eher so ein patriarchale Ansicht zu Sprache, Nein. ja. Das ist so nicht die postfaktische, ja, komm. Diese Hate Speech-Geschichte ist jetzt so neu noch und ich finde auch, es kommt so selten vor, dass man das immer noch von Kommentar zu Kommentar entscheiden sollte und nicht jetzt sagen sollte, das ist ein erhebliches Problem, wir brauchen Gesetze dagegen, die alle gleich macht, so, weißt du? Das ist, finde ich, dumm. Ja. Und dann steht da ja als letzter Satz im oberen Absatz noch gemeldet haben einen Hasskommentar bei den entsprechenden Portalen 20%. Warum? Wenn 33% irgendwie sich, na gut, die haben sich nur näher damit beschäftigt. Moment mal, ein Drittel hat ihn gelesen, steht da. Aha, Was hat denn wie? dann, wie haben denn dann die anderen 50% gewusst, dass es ein Hasskommentar ist, den sie ignorieren müssen, wenn sie ihn nicht? Ach, egal. Aber warum melden nur 20% das, wenn sie sich angegriffen fühlen? Zu faul? Oder, weil das ist ja eigentlich, das ist doch der Punkt. Es wird doch ständig bessere Meldemöglichkeiten und mehr irgendwie Rücksprache bei der Meldung bei Twitter oder Facebook verlangt und mehr Rechenschaft. Aber wenn doch eh nur so ein kleiner Bestandteil der Leute irgendwas anzeigt, ist das nicht völlige Hysterie, da jetzt Gesetze draus zu machen? Ja, Und definitiv. ja. Aber es hört ja keiner ab. Was ich dazu auch noch sagen wollte, ist, dass wir haben ja auch diese Umdeutung erfahren in letzter Zeit. Es wird ja oft nicht mehr von Hasssprache oder irgendwas, sondern gleich von verbaler Gewalt, Cybergewalt und so weiter gesprochen. Also das wird ja sofort auf eine Stufe praktisch mit Körperverletzung gestellt, was meiner Meinung nach völlig idiotisch ist, aber es passiert und es greift doch immer mehr in den Medien Fuß, dass solche Begriffe wie virtuelle Gewalt halt benutzt werden und dann muss man sich nicht wundern. Und das, ich meine, wann hast du das letzte Mal von Volksverhetzung gehört oder von Beleidigung? Ja, es ist immer gleich die Rede von Hasssprache und Hate Speech. Und ich glaube, das ist einzig und alleine der Fall, weil eine neue Begrifflichkeit geprägt wird. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ja. Die Begrifflichkeit soll geprägt werden, damit man dann halt eben dementsprechend Gesetze entwerfen kann. Ja. Ja. Tja, und dann kommst du an und sagst irgendwie, ja, aber es gibt doch schon Gesetze gegen Volksverhetzung und gegen Beleidigung und sowas alles, ja. Und kriegst dann immer das gleiche Gefasel von wegen, ja, aber die greifen noch nicht weit genug oder so. Und dann weißt du eigentlich schon gleich sofort. Ja, das ist ja heute digital, da müssen wir alles anders regeln. Ja, nein, Quatsch, das ist doch Unsinn. Das geschriebene Wort, das ist, ob es auf Papier gedruckt ist oder ob es aus dem Mund kommt oder im Internet und so, ja, das ist... Es sind doch nur das Worte. Das geschriebene Wort kommt selten aus dem Mund. Ja, es ist auch zu viel halt eben. Also früher, wenn du da irgendwie mal ein Pamphlet drucken konntest und das irgendwie in deiner Großstadt verteilen konntest, da hat das vielleicht auch Sinn gemacht, dann dagegen anzugehen. Aber irgendwie in einem weltweiten Internet mit Leuten, die alle Englisch verstehen können, da kannst du ja das schon nicht verfolgen, weil es nicht dein Zuständigkeitsbereich ist. Und so ist es dann halt auch irgendwie Quatsch, wenn man dann irgendwie sagt, so ja, aber hier in Deutschland von Deutschen, da geht das dann wieder nicht. Also ich würde diesen Pete Smith-Typen übrigens auch einfach raten, mit ihrem Taster ins Ausland zu gehen. Dann soll sie halt ihren YouTube-Kanal aus Spanien machen, irgendwo, wo es schön ist. Und trotzdem auf Deutsch im Deutschen. Einfach geht. Das ist ja bei vielen YouTubern so, dass dann da auch so eine, die haben ja eine Agentur, ja, die diese ganzen Sachen eigentlich für sie regelt. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Pete Smith ist, ja, aber in der Regel haben die ja dann halt gleich Leute für so Probleme, ja, wie soll ich sagen, diese Agentur, die kümmern sich ja meistens auch um mehrere YouTuber und dann sind die auch dementsprechend eigentlich abgesichert. Jetzt ist halt die Frage, wie groß da die Bedrohung ist, ja. Ich meine, sollte es wirklich so sein, wie sich das darstellt, dann sind ja wirklich wahnsinnig viele YouTuber davon betroffen. Ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt leider zu spät dazugekommen, habt ihr schon darüber gesprochen, welche Auswirkungen das auch auf YouTubes Geschäftsmodell hat? Noch nicht? Welche Auswirkungen? Also. Naja, ich guck mal, weißt du, YouTube ist ja eigentlich eine Plattform, wo halt eben jeder sich anmelden kann und dann macht er halt eben sein Format. Davon leben die. Da wird Werbung geschaltet und daran verdienen die wieder, ja. Wenn jetzt halt eben aber Deutschland schon wieder ankommt, eine Extrawurst möchte, ja, ist ja auch das Land der Extrawürste, wie zum Beispiel die GEMA gezeigt hat, ja, dann bedroht das halt eben YouTubes Geschäftsmodell dahingehend, dass halt eben viele Leute dann auch nicht genau wissen, kann ich da jetzt meinen Kanal einfach so betreiben? Was passiert, wenn ich mehr Abonnenten bekomme? Ja, ist es dann eine Gefahr für mich, weil ich da zum Beispiel Strafe zahlen muss oder irgendwas? Ja, und da gehen denen auch viele Inhalte verloren. Ja, das ist ja dann ein ganzes Land, ne? Wo dann halt zum Beispiel so YouTuber wie, keine Ahnung, der Gronkh und wie sie alle heißen, die Großen, ja, und auch dieser, weißt du, dieser bleiche Typ, der immer nur Müll redet, LeFloid, genau, weißt du, bei dem ist es ja dann auch so, dass er dann halt eventuell dann auch so eine Lizenz sich besorgen muss und sowas alles. Und dann steht ja immer im Raum, ja, was ist denn, wenn die das nicht machen? Oder was ist, wenn Leute über Proxy-Server ihre IP-Adressen so umstellen, dass sie nicht mehr aus Deutschland zuschauen? Was ist, wenn wir Zuschauer von außerhalb von Deutschland bekommen? Nee, Moment mal, du weißt doch, 500 potenzielle Zuschauer. Ja, was ist denn? Ja, Mensch. Hier so Menschen im Vordergrund, Tiere im Hintergrund, was ist denn da los? Oh Gott, der Weltraumhafen, da ist ein Weltraumzirkus. Ja, auf jeden Fall hatten die dann hier eine Veranstaltung, jetzt kommen sie auf eine Veranstaltung zum Einfluss von Algorithmen. Ach, Leute. Bei die Informationssuche und die Meinungsbildung von Personen beeinflussen können. Oh Mann, Mann, da haben Mann. Sie hier wen von Google Germany. Die Sabine. Ich finde das auch so, also das ist auch so ein Popanz, dieses Suchmaschinen-Ding. Das ist so, als hätte man früher dem Brockhaus zu viel Macht irgendwie gegeben. So, der hat das alles. Ne? Da haben die Leute reingeguckt, wenn sie was wissen wollten. Und da stand überall in jedem Haushalt das Gleiche drin. Und so hat Brockhaus die Leute gelenkt. So kommt mir diese Suchmaschinen-Scheiße vor. Klar ist oben jemand, der bezahlt hat, aber das weiß man ja eigentlich auch. Oder man muss halt selber eine Medientauglichkeit entwickeln. Wenn man das nicht tut, dann, aber man, das wird sich immer seinen Weg suchen, dass die Leute sowas beeinflussen und benutzen wollen, egal wie viele Gesetze man da macht. Völlig für den Arsch. Ja, das gehört auch noch zu diesem Komplex von Meinungsmachern und Meinungsmacht im Internet. Also da machen die sich auf jeden Fall schon Gedanken drüber, ne? Das muss man schon sagen, so. Wer da irgendwie Deutungshoheit hat und so, das ist der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen nicht egal. Also. Ja, na, dann stellt sich mir halt die Frage, bevor wir hier komplett in Verschwörungstheorien abdriften, wieso stellen die das öffentlich? So, glauben die, dass niemand da drauf schaut und machen das einfach so, hier, wir haben eine Seite und wir tun da Kontakt drauf? Nein, weil die das für vollkommen gerechtfertigt halten, darüber zu reden. Ist ja auch vollkommen gerechtfertigt. Aber okay, das ist okay, halt verstehe. Wichtig zu wissen im Kontext mit dem ganzen Kram, der dann so passiert. Da hätte ich noch eine Frage, ich weiß nicht, ob ihr die Antwort darauf wisst, also diese Rundfunklizenz, trifft die jetzt eigentlich noch auf YouTube zu, weil es gibt ja noch andere Plattformen, wo man dann halt dementsprechend streamen kann, regelmäßig. Nee, wenn du eine Stream-Plattform benutzt, die mehr als 500 Leute potenziell erreichen kann, Livestreams, redaktionellen Inhalt hast und so. Wir haben das vorhin durchgesprochen, was die Voraussetzungen sind. Okay, also angenommen, ich hätte jetzt meine eigene Seite und würde die Videos alle selber hosten, gleicher Käse. Nee, wir haben vorhin auch schon gesagt, da musst du halt einen Server haben, auf dem sich nur 499 Leute einloggen können. Dann darfst du es wieder. Das aber, also dass du da durch so viele brennende Reifen springen musst, um das zu vermeiden. Ja gut, wir könnten, also wenn es jetzt uns betrifft, wir könnten einfach sagen, okay, dann machen wir unseren Scheiß irgendwie am Samstagabend und stellen ihn am Sonntagabend um 18 Uhr live. Ach so. Nein, das wäre okay. Eine Möglichkeit, wie wir uns der Sache sofort entziehen könnten. Aber ja. Ich finde das live und der Chat dazu, das ist halt auch irgendwie, hat seinen eigenen Charme und da würde ich ungern drauf verzichten. Auf jeden Fall, also Livestream auf YouTube ohne Chat, das ist ja, keine Ahnung, ey, wie mit dem Tauchanzug unter Dusche gehen, ja? Naja, mal sehen. Das ist ja alles jetzt im Fluss, also vielleicht haben wir ja auch einfach Glück und also es ändert sich was zum Positiven und ein paar Leute zeigen den Vogel, unter anderem Google könnte ja mal damit anfangen. Ja, wäre nicht schlecht. Außerdem, ich verstehe das auch gar nicht, die Rundfunkanstalt ist doch eigentlich Google, oder? Ich bin doch ein Content Creator, ich speise das bei Google ein, ja. Aber Google sendet das doch. Ich habe doch keinen Sender hier. Ich habe doch keinen... Ne? Also eigentlich ist doch Google derjenige, der das vertreibt, sozusagen, ja, mein Produkt. So einfach ist, du hast dich ja auch da für diesen Weg entschieden. Und du bist ja... Außerdem im Prinzip hast du ja schon einen Sender. Also du sendest ja gerade an mich und ich sende an Google und Google sendet an alle anderen. Ja, aber Google sendet an alle anderen. Also auf dich können keine 500 Leute zugreifen. Ja, sondern erst, ja, wenn das über den Sender bei gegangen ist. Proxy über Google, ja. Also jetzt über YouTube, Google, was auch immer. Können wir nicht einfach unser Kanal so auf amerikanisch stellen oder irgendwas? Du hast eh schon gemacht. Ja, dann. Wie ist es denn, wenn du den Scheiß über ein VPN an jemand in Amerika schickst und der das dann bei YouTube einspeist? Ja, das Lustige ist, dass sie dann wahrscheinlich sagen würden, dass es auf Deutsch ist und sich an Deutsche richtet. Irgendwie so, wie es ja eigentlich bei und du kannst in Amerika so lange Sendungen auf Deutsch machen, wie du möchtest. Ja, also. Aber Halt, ja, sie können es dann aber halt wegblocken. Ich meine, das können sie jetzt auch, aber. Ich glaube, da müsste dann wirklich auch noch ein Dritter zwischen sitzen, ja, der als rechtliche Person in diesem Fall auch gilt, ja, dass du halt eben sagen kannst, wir stellen für ihn Inhalte bereit und er veröffentlicht die dann auf seiner Plattform. Weißt du? Ja, seine Plattform heißt die Weltraumaffen. Ja, gut, das wäre jetzt eigentlich auch wieder gegeben, weil Google ist ja nicht in Deutschland und. Wir stellen es einfach viel zu menschlich vor, okay? Das wird, wenn, dann wird es in den Algorithmus reingeschrieben, als so eine Klausel halt, dann wird gefiltert und sämtliche Accounts werden halt irgendwie, ja, sagen wir, gehandicapt, bis sie. Das passiert sich, ja schon. Anmelden. Das passiert ja gerade außerdem nebenbei schon. YouTube hat ja auch so eine Kampagne angefangen, dass Leute halt als restricted Streams, also als ja, altersbegrenzt praktisch ab 18 Streams eingestuft kriegen und das ist gleichbedeutend damit, dass sie darauf keine Werbung mehr schalten können. Also man liest ständig von Leuten, die sagen, sie sind demonetarisiert worden von YouTube auf dem Haufen Videos. Selbst Karen Strawn hat gesagt, dass sie jetzt einen Patreon machen wird. Ja? Also Karen Strawn, wer die nicht kennt, ist eine Männerrechtlerin aus den USA. Die hat aus ganz Kanada. Gute Video-Views zu Recht und hat damit halt bisher ganz, konnte halt aufhören zu kellnern, ne? Hat sie in ihrem Video gesagt, was ich ihr auch absolut gönne. Und die macht jetzt ein Patreon, weil vorauszusehen ist, dass halt auch ihr Inhalt in Zukunft nicht mehr mit Werbung zu finanzieren sein wird. Also da läuft auf der anderen Seite noch eine Purge gegen Leute, die halt nicht genehm sind. Das ja, also ja, YouTube ist in dem Fall nicht der Verbündete. Das, was wir in Deutschland hatten mit diesem Gemecker über, guck mal, eure Anzeige erscheint bei Breitbart, weil halt Leute Werbung machen über Google-Anzeigen und die ja quasi nicht, also weil man da ja nicht sagt, so ich möchte jetzt hier und da erscheinen, sondern man bezahlt halt für die Klicks und wo die Klicks dann herkommen, ist im Endeffekt egal. Und dann hieß es ja von wegen, ja, müsstest du jetzt blacklisten und so weiter und so fort. Und das gleiche Drama spielt sich jetzt gerade im internationalen Kontext halt auch bei YouTube ab. Also, dass alle möglichen SJW-Heinis irgendwie meinen so, oh mein Gott, hier, ich habe da so ein Video gesehen von einem Antifeministen und da ist eure Werbung davor gelaufen und das sind ganz furchtbare Menschen und ihr müsst jetzt unbedingt hier, Ja, und wenn dann halt, also bei YouTube ist es halt so, dieses ganze Ding hochzuziehen, diese ganzen Server zu haben, es sind ja etliche Mengen an Inhalt, an Daten und an Übertragung und alles, es kostet ja alles eine Menge Geld. Und je weniger Videos du hast, wo du keine Werbung davor schalten kannst, desto weniger Umsatz machst du halt. Und deswegen wird halt naja, das Ganze. Auf der anderen Seite hängt Google dran. Also. Das ja, es hängt Google dran, ausgehen. aber die Plattform selber ist quasi immer weniger tragbar. Ja. Also sie wird wahrscheinlich nicht verschwinden, aber das ist halt so ein bisschen das Ding. Und das muss man sich auch mal überlegen, halt im größeren Kontext. Und man kann sich nicht zum einen darüber aufregen, dass es halt so ein Monolith gibt wie Google und zum anderen irgendwie sagen, es muss alles ganz fein irgendwie aufgedröselt werden, so wie das ja Heiko Maas auch macht mit von wegen hier, ja, jetzt jeder Kommentar muss irgendwie geprüft werden und so weiter und so fort. Weil damit sorgst du halt nur dafür, dass die einzigen Leute, die das machen können, in so einem großen Bereich halt eben die Großen schon sind. Und da hast du dann halt eben genau das Gegenteil von Vielfalt und so. Ja. Da kannst du ja gar nichts etablieren dann mehr. Wie soll das funktionieren? Ja. Welche Ethik brauchen Mensch und Maschine? Also das ist hier wohl der Vorgänger von dem Neuen hier, der Herr Brautmeier. Über die Verantwortung des Einzelnen. Die Auswirkung von Hassrede im Netz. Das könnten wir uns doch angucken. Welches? Ja. Dazu müssen wir mal reinschauen, zu den Auswirkungen von Hassrede im Netz. Das war ja noch ein Thema, das wir eben hatten. Das wäre hier die Frau, die in der linken Reihe als Dritte kommt. Da war ein Interview. So, okay, Freunde der Endzeitstimmung. Ich will jetzt hier an der Stelle nochmal kurz den Markus Lanz zitieren, der sagte, ich muss einkaufen gehen, aber ich komme später nochmal wieder. Also. in dem Sinne, dann. Bis dann. Tschüss. Frau Kosa. Kosa, der Zerstörer. Heißt sie so, das ist nur ihr Kosa-Name? Die Erfahrungen, die wir bei uns in der Redaktion mit Hate Speech gemacht haben, sind sehr unterschiedlich. Wir haben ja sehr viel... Die sind unterschiedlich. Manche waren gut, manche waren weniger gut. Schlimmes Hate Speech, wenn man das so sagen darf. Wir haben... Stimmt, wenn man das so sagen darf. Ja, schlimm. Nein, ist, glaube ich, Hate Speech. Schlimm ist, glaube ich, ein Fachbegriff. Also wenn man Hate Speech hasst, dann ist das ja auch Hate Speech. Also dann muss man schon aufpassen, ja. Das waren drei Gigaschlimmen, waren das. Drei Gigaschlimmen. Nee, Mega-Hitler. Das wird auch in Mega-Hitler gemessen. Mega-Hitler? Okay. Zum einen die Flüchtlingsproblematik und die Silvesterübergriffe, die uns sehr schwer zu schaffen gemacht haben eine Zeit lang. Die waren schlimm für euch, ne? Da habt ihr viel drunter gelitten unter den Silvesterübergriffen. Was sehr viel gehetzt wurde. Die kommt aus einer Redaktion. Warum haben die da wohl Ärger gekriegt wegen den Flüchtlingen und ich... Das ist halt dieses self-fulfilling prophecy, wenn ich die ganze Zeit nur irgendwie toll, toll, toll, welcome, welcome, welcome berichte und dann passieren so Sachen wie Köln auch noch, dass dann Leute irgendwie, also wenn man eine Meinung halt lang genug unterm Deckel hält, dann baut die halt Druck auf und dann entlädt die sich. Auch gegen die Leute, die halt ständig schreiben, es ist gar nicht so. Aber nicht, dass ich entschuldigen will, dass jemand... Drohungen oder Beleidigungen kriegt, aber ich verstehe den gesellschaftlichen Prozess dahinter halt und die offensichtlich nicht. Wurde gegen Flüchtlinge, gegen Ausländer, gegen Migranten. Zum anderen findet sich das aber auch in ganz anderen Bereichen wie Tierquälerei. Also wenn wir einen Fall von einer Katze zum Beispiel hatten, die gequält wurde, dann wird da sehr schnell zur Selbstjustiz aufgerufen, man sollte diese Person auch quälen, man sollte die Person auch töten, man sollte dieser Person auch die Augen zukleben, wie man das mit dieser Katze gemacht hat. Wie glaubhaft ist denn so eine Drohung, verdammte Scheiße, nochmal? Ihr seid ja sogar selber gesagt, man sollte. Die schreiben dann, man sollte. Ja, toll. Ja, und das ist eine, gerade auf Twitter oder Facebook, wenn ich sowas mir vorstelle, dann ist das eine Affekthandlung. Dann sage ich, den sollte man auch irgendwie bei seinen Eiern aufhängen. Okay. Das mögen manche Leute als Grenzüberschreitung sehen. Ich sehe das als Ventil für jemanden, der was Grausames gesehen hat, was ihn sehr krass emotional getroffen hat. Und er macht das, was eigentlich sinnvoll ist. Er sucht sich ein Ventil und lässt seine Aggression raus. Im Gegensatz zu diesen Leuten, die irgendwo hinrennen und sagen, ich bin getriggert worden. Das ist viel gesünder zu sagen, was ein Arschloch, dem würde ich auch mal in die Eier treten. Als halt zu sagen, oh Gott, ich bin getriggert und ich muss jetzt erstmal in meinen Safe Space mit den Puppies spielen und irgendwie Play-Doh kneten. Mann, Mann, Mann. Leider wird diese Grenze auch überschritten. Also ich hatte auch schon eine empörte Leserin am Telefon, die sich beschwert hat, warum ich ihren Kommentar gelöscht habe. Die hat. Oh weia, die Grenze wurde überschritten. Eine Person hat angerufen. Hat mich dann angebrüllt und die Geschichte ging dann auch noch ein bisschen weiter, auch über die Chefredaktion. Und irgendwann endete die Geschichte dann damit, dass sie am Telefon so emotional wird bei diesem Thema. Da ging es auch um Flüchtlinge, die gestreikt haben, in Hungerstreik getreten sind, dass sie dann einfach sich da nicht mehr zurückhalten kann und einfach schreien muss. Und wir das versucht haben, dann über den E-Mail-Weg zu klären und das hat dann auch funktioniert. Ja. Aber das war jetzt ein Beispiel. Cool, was ein Held. Was ein Held. Ich weißt du, sie erzählt das so und ich sehe so Vietnam in ihren Augen. Ja, vor allen Dingen, das war jetzt ein Beispiel für Hate Speech, die sich ändert, irgendwie in Gewalt umschlägt oder so. Aber hat sie nicht gerade gesagt, sie haben das dann per E-Mail geklärt? Ja, sie hat das dann hingekriegt, dass sie nicht mehr mit der telefonieren musste und haben es dann per E-Mail geklärt. Und damit, ja, ist doch dann geklärt, oder? Geklärt, ja, heißt doch. Auch schon, aber gut. Wo war denn das jetzt Gewalt? Da hat sie dann mal eine da irgendwie angebrüllt. So ist das nun mal. Es gibt halt Ja, Leute, gut, die. das ist ja schon verbale Gewalt halt, ne? Ja, Cyber, also also. jeder, der. Also ich habe früher in einer Region gewohnt, wo einer, der irgendwie Schizophrenie-Probleme oder irgendwie sowas hatte, der war dafür berühmt, dass der hin und wieder mal abends durch einen Ort gelaufen ist und rumgebrüllt hat. Da hat schon keiner mehr die Polizei gerufen, weil das so normal war. Und ja. Den gibt es ja auch in jeder größeren Stadt in der Fußgängerzone, der ab und zu rumläuft und rumschreit oder Ja, so. es ist Gibt halt es so, halt manche schon. Leute haben halt irgendwelche Ausnahmesituationen. Das kann wegen irgendwelchen Krankheiten sein, das kann gerechtfertigt sein, das kann alles Mögliche sein. Aber es passiert auch, dass wir persönlich dann angerufen werden. Dass wir persönlich dann angerufen werden. Ist ja der Hammer, oder? Ist, Ja. also das ist eine Gewalt, mit der ich Ja. nicht umgehen könnte, wenn mich Ja, ich jemand habe ja gedacht, persönlich ich bin jetzt anruft. hier Journalistin und ich sage den Leuten einfach, was abgeht. Aber, oh mein Gott, helft mir. Sie Die rufen kennen mich ja die Nummer an. von meinem Büro. Was ist das denn? Und das ist dann sogar bis in die Chefredaktion gegangen. Da musste ich dann mich meinem Chef gegenüber verantworten, was ich den Plebs gesagt habe hier. Ich habe ja gar keine Kompetenzen, wenn es um Telefongespräche geht. So. Was hätte ich denn tun sollen? Oh Mann, Wir alles. brauchen einen Telefonconcierge, der vorher alles irgendwie. Ja, oder eine AI, so irgendwie. Guten Tag, ich bin ein Eine richtiger Blockliste. Mensch und Journalist. Sagen Sie mir, was falsch ist in der Welt. Und wie ist das überhaupt repräsentativ für irgendetwas? So eine Person sich rauszugreifen, die da über was geredet und dann das auf ein Video auf die Seite zu packen, dann, ach komm schon, das. Wenn Sie die Worte Flüchtlinge, Lügenpresse oder Merkel benutzen, lege ich auf. Wenn Sie die Buchstaben im Wort Flüchtling benutzen, lege ich auf. Ich für mich nehme die Verantwortung so mit, dass ich eigentlich froh bin bei dieser ganzen Hetze und Hate Speech im Internet und im Web, was Im Internet und im Web. tun zu können, dass ich da eingreifen kann, dass ich regulieren kann, dass ich Hasskommentare löschen kann. Ich glaube, ich würde mich viel hilfloser fühlen, wenn ich das nicht könnte, wenn ich das einfach auf anderen Medien nur lesen würde und merken würde, was machst du jetzt Nö, dagegen? wissen Dagegen Sie, anschreiben hilft. seit ich bei der Stasi bin, habe ich dieses gute Gefühl, dass ich Gesinnungen, die nicht in unseren sozialistischen Staat passen, einfach löschen kann, wegmachen, ne? Die Leute sind dann halt in Bautzen oder so. Ich fühle mich gut dabei und das bringt mir auch persönlich sehr viel. Früher habe ich daran gezweifelt, ob es in Ordnung wäre, Macht zu missbrauchen. Aber jetzt bin ich sicher, dass ich vollkommen nachvollziehen kann, dass es doch schon ein tolles Gefühl ist, zu sagen, Ich was man sehen darf und was nicht. döse ja auch für das Gute, ne? Fürs große Gute für alle. Definitiv, ja, ohne Scheiß. Was kommt da echt bei rum? Das ist echt nicht normal, ey. Ich wünsche mir manchmal, ich könnte einfach so das, was mir nicht gefällt, von allen anderen Nutzern auch löschen. Und das mache ich dann auch manchmal. Ist doch Ja, toll. ich fühle mich schlecht, weil Leute Für irgendwas jeden eine denken. eigene Ausgabe des Internets machen und da kann er dann alles löschen, was er will. Ja, Ja. da ist er dann ganz Weißt alleine und kann dann alles löschen, was er selber da geschrieben hat. Wie Nee, für dieser. jeden eine Kopie, weißt du? Und dann geht er Wie. hin und wenn er was sieht, was er nicht mag, löscht er das aus seinem Internet und muss Ja, aber es das ist nie ja wieder wieder das sehen. andere Ding. Also Leute wie die Dame, die fühlen sich wahrscheinlich auch gut, wenn, also für den ganzen positiven Zuspruch, den die so von früh bis später irgendwie kriegt. Kleines Journalistenblondchen. Gibt es bestimmt auch genug Leute, die dann irgendwie ihre Beiträge liken und so. Also da ist es dann wieder okay, dass das Internet da irgendwie voll von irgendwelchen Leuten ist. Aber es ist Leute, natürlich immer wir Rosinen sind. pflücken. Ist natürlich immer so, ja, ich möchte aber nur ich möchte aber bitte nur, dass alle Leute das gut und richtig finden, was ich mache. Und wenn die irgendwie was dran auszusetzen haben, dann sollen sie um Gottes Willen nicht auf die Idee kommen, mich anzurufen und mir das irgendwie zu erzählen, weil, oh mein Gott, will ich gar nicht Ich sehe es hören. schon vor mir. Ich Mein sehe es schon vor Selbstbild, mir. mein Selbstbild. Wir werden das mit Hate Speech überstehen, wie wir das halt so machen. Und dann werden Artikel rauskommen, die dann darüber berichten, wie Leute Hate-Likes hinterlassen. Ja, so komplettes Newspeak einführen, so Hate-Likes. Das ist so etwas, was komplett fremdenfeindlich und migrantenfeindlich und gegen Minderheiten gerichtet ist und du likest es, ja, das ist ein Hate-Like, ja, das ist ein Like für den Hass, ja, das ist gefährlich und das muss verboten werden. Und dann werden dann die Like-Counter manipuliert, damit da ja nicht zu viele Leute das liken. Ja, oder wenn sie es nicht ausformuliert haben wollen, müsste es halt eben den Daumen-Runter-Button geben, beziehungsweise... Es gibt dann halt nur den Daumen-Runter-Button unter einem vom Algorithmus ausgesucht. Wenn die Worte Flüchtling, Merkel oder Lügenpresse in dem Posting vorkommen, gibt es nur den Downward-Button. Ja. Ist doch ganz einfach. Dann überlegen sich Leute neue Worte dafür. Zusätzlich zu dem Herz für gefällt mir noch so ein... Ja, was könnte das Symbol für hasse ich sein? Das könnte halt schon so ein Trigger sein für Leute, die kein Herz haben. Ja, so. Stimmt. Voll schlimm. Oh. Sehr ableist. Ich finde, das soll dann noch ein Symbol für ein künstliches Herz sein und für ein Herz mit Herzschrittmacher, damit sich alle inkludiert fühlen. Na gut, weiter im Video, komm. Hilft ja oft nicht, wie man das sieht. Man sieht ja die ganzen Diskussionen. Die gehen ins Unermessliche. Es gibt immer die Pro- und Kontra-Seiten, die sich dagegen anstellen. Schlimm, ne? Es gibt immer die Pro- und Kontra-Seiten. Das führt ja zu nichts. Ja, genau. Das ist halt... krass. Ne? Ach, nee, ich stöhne nur vor mich hin, vor Dummheit, echt. Nein, vor Dummheit. Ich finde die Verantwortung bei Journalisten im Netz ist zum Teil aufzuklären. Also ich habe auch schon des Öfteren mal geschrieben, bitte setzt euch doch mal mit dem Begriff Meinungsfreiheit auseinander, wenn mir dann gesagt wurde, das ist hier Meinungsfreiheit, ich darf hier bei euch schreiben, was ich will. Ja, einfach auch mal darauf hinzuweisen, dass es nun mal nicht immer so ist wie... Und was auch passiert, ist, dass uns... Was? Ist es nicht immer so, wie es in Artikel 5 steht? Meine Zensur findet nicht statt. Ich meine, klar, du darfst auf deinem Ding da löschen, was du willst, aber du musst dich dann halt auch dafür verantworten, dass du löschst. So einfach ist das. Ja? Nein, hallo, klar, du bist ein privates Unternehmen, das hat ein Forum unter seinem sogenannten Journalismus. Lösch, was du willst, aber du wirst dafür auch Schelte kriegen, weil genau das nämlich Diskussion des Lebensblut der Demokratie ist. Sag mal, was bringt man denn heute in der Schule bei? Ich mag die Position nicht, darf ich sie bitte löschen? Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Ja, das sind ja diese unnützen Diskussionen halt. Da gibt es welche, die sind dafür und welche, die sind dagegen. Sowas sind immer unnütze Diskussionen. Die einzig nützlichen Diskussionen sind die, wo alle die richtige Meinung haben. Ja, und die richtige Meinung wird halt von der da vorgegeben. Also uns wird gesagt, ihr berichtet jetzt darüber, aber ihr habt über dieses XY-Thema gar nicht berichtet und dann... Das ist ja dann ganz einfach, darauf zu reagieren. Man schickt einfach den Link und sagt, hier vor 3 Tagen war der Artikel online und jetzt bitte keine Unterstellungen, und dann sind die auch recht schnell wieder leise. So wie bei Köln, ne? Da war ja auch schon vor 3 Tagen der Artikel draußen, als das dann groß rauskam, dank der sozialen Medien. Ne? Ja, die sozialen Medien und Breitbart, die haben das ja international... Wann greifen Sie persönlich ein? Wenn jetzt irgendeine andere Antwort kommt, außer niemals, ich bin professionell, deswegen differenziere ich zwischen meiner eigenen Meinung und der Redaktion, die ich vertrete, dann nö, dann will ich nicht mehr. Also wenn ihr jetzt hier irgendwie eine persönliche Argumentation bringt davon, dass sie dann mal ab und an doch getriggert ist und denen dann emotional schon nachgeht und die Leute dann schon mal irgendwie löscht, so... Nee, nicht, wann greifen Sie persönlich ein, sondern wann greifen Sie persönlich ein? Ich greife ein in Diskussionen, wenn Beschimpfungen, Schimpfwörter, Beschimpfungen, wenn die Leute sich gegenseitig persönlich beleidigen, wenn das überhaupt gar nichts mehr mit der Diskussion zu tun hat. Ich greife ein, wenn getrollt wird, wenn unsere Seite als Katalysator benutzt wird für Hassreden, für Parolen, dann... Ja, Dollar Trollen, Dollar Hassrede, Dollar Parole. Für Parolen wie Refugees Welcome oder welche meinst du? Oder was ist mit Beleidigungen? Ich greife ein, wenn Beleidigungen drauf sind, ne? Und dann denke ich mir, okay, dann greifst du aber nur da ein, was du als beleidigend ansiehst. Das ist im Endeffekt die Definition davon, und Was ist, wenn Leute ganz normal untereinander reden, aber beide dann einander schon beleidigen und beleidigt werden, aber sie es nicht mitbekommt, ja? Ja, oder wenn beide zu den 50% gehören, die das ignorieren. Nee, nein, dann wird eingegriffen. Dann entscheidet ja, sie, ja, was andere nicht sehen dürfen. Dann kommt jemand von außen in deinen Konflikt und moderiert den, obwohl du ihn gar nicht dazu aufgefordert hast. Wenn die Idee von Schlichtern ist ja eine ziemlich gute, okay? So als so eine neutrale Position zu haben und so, aber sie hat keine neutrale Position dazu. Sie ist schon voreingenommen und sogar mehr voreingenommen als die Leute, die dann teilweise dann diskutieren. Naja, also ich meine, meinetwegen kann die da ja gerne weglöschen unter ihrem Dings, was sie irgendwie möchte, aber dann soll sie sich nicht hinstellen, und weil sie redet sich ja jetzt ein, dass das so alles total sinnig ist und so weiter und so fort. Dabei ist es im Prinzip ja nur so, von wegen, ja, nee, da fühle ich mich nicht gut bei und das finde ich nicht gut und das finde ich nicht okay und deswegen mache ich das irgendwie weg. Aber bei den Leuten... Wer hat deswegen überhaupt diese alleinige Macht verliehen? Deswegen gibt es ja, das ist ja gar nicht so dass der Punkt. Der Punkt ist halt eben, dass sie diese Veranstaltungen machen, sich da zusammensetzen und sich dann irgendwie so meinen, so, wir lösen jetzt dieses Problem, weil wir können das ja. Und wir haben das ja jetzt hier alles irgendwie durchschaut. Und dann stellen sie sich hin und so, ja, wie äußert sich denn das jetzt so? Ja, da ist diese Sache, wo ich mich nicht gut fühle. Und hier ist dieses, wo ich mich nicht gut fühle. Und da ist das, was ich falsch finde. Und so weiter und so fort. Ich würde die einfach alle so zusammenscheißen. Meine Fresse, Alter. So, wie und das kann ist halt man das Problem, nur solche Leute halt auf, als qualifiziert ansehen? Darauf dann immer hinausläuft, auf diese emotionale Ebene. Dann greife ich ein, dann verberge ich oder lösche zum Teil auch und weise auch darauf hin oder sperre die Nutzer. In unserem Etikett steht auch, dass wir auch teilweise sperren, das machen wir auch, die können sich dann an uns wenden und dann wieder entsperren. Ja, genau, wenn wir dann irgendwie mal da sind und Interesse haben, euch zu entsperren. Also es ist wieder so vollkommene Willkür im Namen des Guten, ja. Super, klasse. Es läuft auf dasselbe hinaus, vollkommene Willkür. Ja, und dann gab es ja noch so eine Fachtagung. So Hate Speech, Hass im Netz. Und die Leute, die da so dabei waren, stand das hier nicht auch irgendwo? Kybra. Kybra war auf jeden Fall dabei. Der Lieblings-Kybra. Stand das hier nicht? Kybra Gemüse. Die Aktivistin. Ach, hier stand es, glaube ich. Ja. Ja, genau, ja. Und natürlich ganz oben der Johannes Baldauf von der Amadeo-Antonio-Stiftung und Nodazi.net. Ja, echt. Den regelmäßigen Hörern wird die Amadeo-Antonio-Stiftung sicher bekannt vorkommen, aber da ja in letzter Zeit ein paar dazugekommen sind, das ist die Stiftung unter Vorsitz von Annetta Kahane, einer Ex-Stasi-IM, wo bis vor kurzem auch die gute Julia Schramm gearbeitet hat, die jetzt die Linke kaputt macht. Das ist eine Stiftung, die sich mit vor allem den Kampf gegen Rechts und den Kampf gegen Hate Speech auf die Fahnen geschrieben hat und sich überall rumtreibt, wo es Geld abzugreifen gibt für den Kampf gegen die rechte Bedrohung in Deutschland. Das ist die Kurzform. Ja, und die Leute von der FSM, was übrigens an dieser Stelle nicht für Flying Spaghetti Monster steht, sondern für Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienstanbieter. Die sitzen auch in der Taskforce von Herrn Heiko Maas, übrigens zusammen mit der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die Taskforce gegen Hasskommentare. Oder die gute Kybra, ihrerseits bekannt durch tolle Hashtags wie, ach, wie hießen die, Schau hin und Campusrassismus. Nee, Campusrassismus war ja nicht von ihr. Da war sie aber doch auch dick dabei. Ja, dabei ist die immer, ja, aber das klang jetzt so ein bisschen, als hätte sie sich das ausgedacht. Auf jeden Fall ist das die Idee. Ja, aber auf jeden Fall. Also so ein Hashtag-Gewächs aus dem Wie zurückgarten. Letztes Jahr auf der Republika Tretchen rausgedrückt unter der Überschrift. Wie war das? Irgendwas mit Liebe organisieren, organisierte Liebe. Genau, organisierte Liebe. Hashtag organisierte Liebe. Also, um den Eindruck auch zu vervollständigen, müsst ihr auch noch wissen, dass sie eine konservative Muslima ist, die grundsätzlich mit Kopftuch auftritt. Also total progressiv. Ja, ja. Dieses Jahr wird es bei der Republika, ist sie im Programmkuratorium oder wie sich das nennt, also mit dafür verantwortlich, was da überhaupt so stattfindet und das ganze, die ganze Republika hat jetzt irgendwie so einen Punkt mit Liebesministerium da irgendwie so. Also es ist, ja, das sind so die Leute, die das politische Hassen irgendwie anmeckern und politisches Lieben fordern. Und für wen das jetzt für 1984 klingt, der hat durchaus. Aber dann selbst keine Probleme damit haben zu hassen und auszuschließen und auszugrenzen, was ihnen nicht in den Kragen kommt. Ja, das wird dann alles umdefiniert halt eben als Kampf gegen Hass. Ja, ja. Ja. Ja, das war auf jeden Fall hier so eine Fachtagung, wo dann halt wirklich mal interessant wäre, wer diese Fachtagung da irgendwie einen Auftrag gegeben hat. Und dann gibt es hier eine neue Broschüre, die diese Medienstelle da zusammen mit ClickSafe rausgebracht hat. ClickSafe ist eine von den Organisationen, die im Twitter Trust and Safety Council sind. Also auch zusammenhängen mit diesen ganzen hier von der Quinn und Sarkisien und dieses ganze Zeug. Und das war dann halt diese Broschüre hier. Der eine oder andere mag sie kennen. Wir haben da damals auch schon drüber berichtet. Die Hass im Netz, Informationen für Fachkräfte und Eltern. Die da vorgestellt wurde. Und die kram ich jetzt auch noch mal kurz raus. Muss jetzt hier mal kurz... Hetze im Netze. Hetze im Netze, ja. Hetze im Netze. Ach ja. Informationen für Fachkräfte und Eltern. Ja, toll. Ja, ich kram das hier gerade raus, gibt's gleich. Ja, ja. Ja, das ist im Endeffekt, ich habe es mir ein bisschen angelesen, das ist im Endeffekt eine zusammenkopierte Broschüre, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, die Amadeo macht sich nicht mal mehr die Mühe, das jetzt für jede Broschüre ein bisschen anders zu machen, sondern mir kamen ganze Textteile sehr bekannt vor. Das war, ist im Endeffekt der gleiche Blödsinn wie immer. Fiverr hält es auch nicht aus. Das war jetzt auch von ClickSafe. Dieses Ding. Ja, es klingt aber trotzdem, wenn du es gleich auffasst, klingt es trotzdem genauso wie der ganze andere Rotz. Denkst du wirklich, die machen sich da Mühe, da mehrfach verschiedene Broschüren zu machen? Nee, das eh nicht. Hate Speech, Hass im Netz. Ja, so, jetzt ist es eingeblendet für alle. Genau, das ist hier diese wunderbare Broschüre, Informationen für Fachkräfte und Eltern. Halt eben von ClickSafe und Make Love, Not Hate Speech, ja, da haben wir das schon wieder. Okay, ich werde mit euch, da werden so Worte drin vorkommen wie Minderheiten Worte haben eine direkte Auswirkung und keine klare Definition von Hate Speech wird hier genannt, außer die von Paragraphen aufzählen, die man eh schon aufzählt, aber zusätzlich dann sagen, wir brauchen noch mehr Regelungen. Und sie ist von jemandem geschrieben worden, das kann ich auch gleich dazu sagen, der Anhänger der Queer-Theorie ist, es werden die üblichen strukturellen Ungleichheiten angeführt und so. Also, warum kommen eigentlich immer solche Aussagen von Leuten, die aus immer demselben ideologischen Kontext rauskommen? Wenn man das mit so islamischen Priestern macht und so, dann ist das doch schon seltsam, ne? Aber wenn man das jetzt auf einmal mit Queer-Theorie-Leuten macht, dann ist es ja irgendwie bare Münze oder wie ist das objektiv? Naja, die haben sich halt, also in den sogenannten Humanities, den Humanwissenschaften, haben die sich halt über die letzten 40 Jahre seit der 68er-Zeit festgesetzt. Und ich meine, es ist ja nicht nur so, dass sie da die Mehrheit stellen, sondern die beißen andere Meinungen ja auch weg, sodass sie die Deutungshoheit behalten. Ja, nur ist das nicht ein Zeichen von Schwäche der eigenen Meinung, wenn man andere Meinungen rauswerfen muss, bevor man seine sagen kann? Naja, wenn man sich halt so toll vorkommt und seine Meinung für halt die absolut richtige hält, weil das ist ja weltoffen und für alle und tralala und nur halt nicht für die, die aus der alten Zeit kommen, on the wrong side of history. Ja. Also das ist dieses Sektenhafte, was mich daran auch wirklich am meisten ängstigt, muss ich sagen. Ja. Hate Speech kann sich direkt äußern, zum Beispiel in eindeutig rassistischen oder sexistischen Beleidigungen und durch die Anstiftung zur Gewalt. Manchmal sind Äußerungen aber auch schwieriger einzuschätzen. Diese Broschüre der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen und der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW in Kooperation mit ClickSafe soll helfen, Hassrede auch in ihren subtileren Spielarten zu erkennen. Ja, die subtile Spielarten. Fickt euch. Echt, fickt euch. Ganz ehrlich. Das ist übel, ne? Was soll das denn sein? Das heißt schon, wir wollen nicht nur einschränken, wenn jemand Arschloch sagt, sondern wir wollen auch einschränken, wenn jemand sonst irgendwie hier Mikroaggression oder so. Oder was. Also, auch wenn ihr es verklausuliert, wir werden euch folgen in eure Jugendkulturen und jedes einzelne Schimpfwort irgendwie. Ja. Werden wir entschlüsseln und da, ihr werdet nirgendwo mehr was sagen können, oder was? Darüber hinaus wird erläutert, ob und in welchen Fällen. Und inhaltliche Muster. Ist auch geil. Ja, natürlich. Ja. Inhaltliche Muster. Und ich wette, da steht dann wieder nicht irgendwie haut die Bullen platt wie Stullen zum Beispiel, sondern da stehen nur wieder böse rechte Sachen. Ja, und das ist halt als Unterrichtsmaterialien auch gedacht, dieses Ding. Ja, ist vor allem an Fachkräfte und Eltern. Medienpädagogische Arbeit mit Jugendlichen. Gegenstrategien entwickeln. Wogegen denn? Gegen euch unbequeme Meinungen? Das Lustige ist ja wirklich, dass Hate Speech nicht auf die Ursachen von Hate Speech greift, sondern auf die Symptome davon, auf das, was man sieht, okay? Das, was man dazu macht, und das ist jetzt nichts Neues, das ist auch nichts Neuerfundenes von mir, man passt seine eigene Sprache daran an und entwickelt eigene Codes, okay? Ich meine, Sprache ist ja nichts weiter als, also auf so einer sehr formalen ausgedrückten Weise, nichts weiter als eine Menge an Zeichenketten, ja. Und der Rest findet halt bei uns so gesellschaftlich halt statt, wie wir Sprache interpretieren. Das bedeutet, dass sämtliche Worte zu Hate Speech werden können, ja, wenn man das einfach nur weit genug definiert, ja. Also man müsste eher jetzt hingehen und sagen, wenn man schon sich selbst hinstellt und sagt, ja, wir analysieren jetzt Hate Speech, muss man jedes Wort durchgehen und dann sagen, ja, warum jetzt diese Zeichenkette Hate Speech ist und diese nicht. Ja, weil die Leute sich so fühlen, oh, wow, okay, cool. Und was ist, wenn sie sich nicht danach fühlen? Was ist, wenn sie das nicht als Hate Speech ansehen? Dann ist es ja keine Hate Speech. Das heißt, man müsste sich nach den Leuten richten, die es eher nicht als Hate Speech ansehen, aber das legitimiert ja nicht mehr die Möglichkeit, danach zu suchen und eine Narrative zu haben. Also so sehe ich das halt. Das ist auch so. Also theoretisch können die Leute ja einfach alles andere dann umdefinieren und das dann so halt benutzen. Ich meine, ich kann jetzt einfach sagen, dass das Wort von Hate Speech ist, okay? So, das ist so dumm. Das ist wirklich dumm. Was ich sehr lustig finde, ist, wie sie, das habe ich gar nicht gesehen beim Drüberfliegen, wie sie hier so einen Jesus-Komplex konstruieren. Ja, bla bla bla, Hate Speech ist zwar eng verknüpft mit dem Begriff gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Sie kann aber auch jene treffen, die zwar selbst nicht einer genannten Gruppe zugeordnet werden, aber online und offline für deren Rechte einstehen. Leute, das dehumanisiert doch. Also nicht nur die armen Nafris und Homosexuellen und nicht nur die werden unterdrückt, sondern auch die Guten, die sich für sie einsetzen. Ja? Also Anetta, Julia, Anne, und die werden auch bedroht. Das musst du dir mal vor Augen führen. Also sie ordnen sich selber diesem Status zu, dass sie auch eine unterdrückte Minderheit sind. Und deswegen können sie alles reinwaschen, was sie tun. Das ist schon echt perfide. Das erinnert mich, also ich mache das echt nicht so oft, aber das erinnert mich wirklich langsam an die Nazis. Hassrede ist, keine Konsequenz der sozialen Netze, sondern die sozialen Netze liefern ihr nur einen bequemen Weg von den, Stammtischen direkt in die Öffentlichkeit. Anatol Stefanovic. Ja, das ist ja deren Du hast gerade inwiefern gefragt, Chris? Ja. Oder was? Insofern, dass sie halt diese Ideologie so blind macht, dass sie glauben, halt im Recht zu sein, wirklich. Egal, was sie im Schilde führen. Ne? Und sie stellen sich hier selber diesen Persilschein aus, so ein bisschen. Ne? Wie, ja, das ist halt so. Und wir sind halt die, die wissen, wie man da rauskommt. Und die Opfer sind im Endeffekt egal. Ja, aber ich meine, guck dir doch mal diese schöne rot-weiß-schwarze Gestaltung hier an. Das hat doch nur wirklich nichts mit den Nazis zu tun. Ich bitte dich. Ist das Seite 88? Nee, ich glaube noch nicht. Nee. Aber ja, Anatol Stefanovic ist Nationalsozialisten, okay? Das ist ja deren Lieblingsfahrlieder. Aber du könntest ja auch eine Broschüre machen mit 88 Seiten, weil das ja durch vierteilbar. Das muss ja immer durch vierteilbar sein. Ja, aber da musst du dich gleich auf den Shitstorm einrichten. Genau wie bei einer 14-seitigen. Ach nee, das geht ja dann nicht. Die Formen von Hate Speech. Ja, ja klar, Diskriminierung. Diskriminierungsverhältnisse. Ja, ja. Ja. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, ja, wie ich das schon einfach vorhergesagt habe, wie wir das einfach schon alle, okay, die sich nur im geringsten Fall damit beschäftigen, schon wissen, welche Themen da vorkommen. Aber interessanterweise, nur weil wir wissen, was hier drin schon genannt wird, weil wir die anderen Broschüren schon kennen und dasselbe, immer dieselbe Leier ist, die hier aufgezogen wird, heißt es nicht, dass das, was die hier aufstellen und wir schon wissen, ja, wirklich Hate Speech ist. Antimuslimischer Rassismus. Ja. Kommt schon, ja. Antimuslimischer Rassismus, das ist wie ein weißer Rappe oder wie Military Intelligence, das passt einfach nicht zusammen. So, und hier sind wir halt schon auf der Ebene von, sowas passiert, okay, aber der Grund, warum da jetzt niemand groß eine Initiative gestartet hat, dagegen vorzugehen, ist wegen der Meinungsfreiheit und der Existenz von der Gesellschaft, in der wir leben, dass wir Ideen eher durchdiskutieren, anstatt sie wegzulöschen, damit niemand sie sehen kann, okay? So, und dann, ja, Antisemitismus, ja, Fremdenfeindlichkeit, ja, Sexismus sowie Homo- und Transphobie. Ihr könnt so viele Worte wie möglich da hinten dranhängen. Das wird nichts daran ändern, dass man bei Hate Speech erst recht darüber zu diskutieren hat, was damit gesagt wird und ob es denn nun stimmt und inwiefern es denn nun stimmt. Ja, anstatt es einfach wegzulöschen, weil es ist Hate Speech. Und so eine Intersectionality haben sie ja auch gleich wieder drin. Die genannten sprachlichen und inhaltlichen Muster sind dabei in der Regel insgesamt typisch für das Phänomen Hate Speech und treffen insofern nicht nur auf eine, sondern in der Regel auf mehrere Formen zu. Ja, klasse, super. Ich meine, wie gesagt, hier wird wieder, das passiert sehr, sehr unterbewusst. So, man merkt das vielleicht nicht direkt beim Durchlesen, aber die stellen Irritation im Gespräch. Okay, wenn ich jetzt sage so, ach, die scheiß Juden, ja, nehmen uns die Jobs weg und so. Ich habe Lukismus hier reingeschrieben. Lukismus, Diskriminierung aufgrund des Aussehens. Ach. Ja, weißt du, die können so viel Zeug reinschreiben, wie sie wollen. Das Ding ist einfach nur, dass die Idee dahinter halt nicht verändert wird, okay? Also man hat die Ideen zu diskutieren, nicht einfach nur wegzulöschen. Mehrfachdiskriminierung muss immer mitgedacht werden. Ja. Hm? Also ja, das ist halt dieser akademische Scheiß. Ein Neger hätte dann größere Probleme als ein Gutaussehen. Dazu zu dem, was ich da angefangen habe zu sagen, ne, die gehen hier in diesem Text sehr interessant vor. Sie fangen an mit Sprache und erklären, was Sprache ist und welche Auswirkungen sie emotional hat. Und dann schwuppdiwupps sind wir mitten in der intersektionalen Theorie schon mit drin, wo es heißt, dass Sprache eine Form von Unterdrückung ist, weil Macht in Sprache drin ist. Und schwuppdiwupps sind wir schon da. Verschiedene Formen der Abwertung sind im Einzelfall nicht klar zu trennen. Was ist das überhaupt für eine Behauptung? Also wenn jemand irgendwie ankommt und sagt so, ja, hier, ey, du dreckiger Jude oder keine Ahnung wie was, und dann sagt, du hässlicher Heini, und wenn einer sagt so, ja, was war jetzt die Beleidigung, weil er nicht gut aussieht, und was war jetzt die rassistische Beleidigung, dann sage ich doch nicht, oh, diese verschiedenen Formen der Abwertung sind jetzt aber nicht klar zu trennen, das kann ich jetzt aber gar nicht auseinander. Ist das so, ja, ich kann schon nachvollziehen, warum Leute sagen, so, dass Ausgrenzung und Ausschließung Hate Speech sind. Ja, klar, okay, kann ich schon verstehen. Nur ich werde niemals verstehen, wie Leute von Sprache als Irritation im Gespräch, ja, auf Unterdrückung der anderen, des so einer Menschengruppe halt hinkommen. So, das ist eine vollkommen andere Ebene. So, das ist keine Unterdrückung von irgendwelchen Menschengruppen, wenn du dich zu Menschengruppen äußerst. Fertig. Im Kontext der weltweiten Gamer-Krise und der damit verbundenen Debatte über Frauen in der Gaming-Industrie haben frauenfeindliche Hassreden im Netz massiv an Intensität gewonnen. Das Internet wirkt hier noch wie ein Megafon. Die Anzahl der Gamergater mag immer noch relativ gering sein. Ihre permanente Sichtbarkeit erweckt aber den Anschein einer breiteren Bewegung. Kicher. ja, also wie immer, ne? Das sind nur ganz wenige. Und mit dem Internet, die haben da Sockenpuppen und Bot-Accounts und die versuchen euch da zu manipulieren. Es gibt nicht irgendwie, in Umfragen gibt es immer wieder diese Sache von wegen, wollen wir mehr muslimische Einwanderung? Da sind wir in Europa inzwischen bei wie viel Prozent? 80%, die es ablehnen oder so. Und trotzdem heißt es immer wieder, ja, das ist ja eine Fringe-Meinung und das ist islamophob und so. Hier wird sogar noch vorgerechnet, dass es gar keine Leute gibt eigentlich. So lächerlich. Warum ist das dann so eine große Gefahr, wenn es gar keine Leute gibt? Dann nehmt den drei Leuten, die das machen, doch ihre Internetzugänge weg. Seid ihr gleich fertig. Mann. Ja, hier, es wird alles in dieses Weltbild hier reingegossen. Ne? Bla bla bla, sexualisierte Gewalt gegen Frauen, instrumentalisieren, der Forderung, unsere Frauen vor denen zu schützen, nur sagt sich wie exemplarisch, für Hates wird typische Wir-Die-Rhetorik. Ja, das war ja dieses Ding, was der vom ZDF da aufs Korn genommen hat mit Wir und Die und wo sie ihn dann aus der Mediathek gelöscht haben. Sag mal, ich glaube, ich spinne. Okay, zu diesem Teil mit Wir, Die, okay, haben sie in ihrer eigenen Broschüre, in dem Teil, wo sie diese Wir-Die-Rhetorik erwähnen, ein Zitat von Heiko Maas, wo Heiko Maas die Wir-Die-Rhetorik erwähnt. Was direkt ist da daneben, los? Ja, genau. Was ist wir, da los? Stimmt, wir dürfen den geistigen Brandstiftern nicht Brandstift, das Feld überlassen, weder auf den Straßen noch im Netz. Wir, die guten Demokraten und auf der anderen Seite die geistigen Brandstifter. Ja, das ist diese typische mentalisiert man doch, Leute. Das ist doch Hate Speech, Heiko Maas. Was ist denn los bei dir? Das ist echt cool. Das ist eigentlich, als hätten sie ein Beispiel daneben gepackt. Weißt du, wie das in der guten Broschüre auch wäre? Ja, ja. Dass du ein Originalzitat hast, was die Sache untermauert. Aus Versehen gut gemacht, ja. Abweichend und differenziert berichtende Medien werden dann schnell zur Lügenpresse degradiert. Ja, ja. Abweichend. Von was denn abweichen? Von dem verschwörungstheorischen Weltbild. Ja. Ja, also ja, halt ja. Eben, wenn du dieses verschwörungstheoretische Weltbild hast, dass es gar kein Patriarchat gibt, dann gibt es da so abweichende Berichte bei Frau TV und so. Ich meine, meine Fresse, in der Forderung, unsere Frauen vor denen zu schützen, ja, da zeigt sich da exemplarisch schon Hate Speech. In der Wir-Die-Rhetorik. Ja. Und dann direkt das Zitat von Heiko Maas. Was ist denn danach? Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute zum Beispiel in Freiburg eine Zeit lang das Bedürfnis hatten, ihre Frauen vor anderen zu schützen. Ja, ja, und was ist denn überhaupt passiert mit diesen ganzen Reformen des Sexualstrafrechts? Wo es dann plötzlich hieß, wir müssen unsere Frauen vor denen, den Männern in Deutschland beschützen, weil die ja nicht genug geschützt sind. Was und gleich ich? Noch die Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte mit reingeschüttet. Ja, ich hab's vorher gesagt. Das ist ja auch durch den Hate Speech passiert, ne? Hab's alles vorher gesagt. Aber ja. Flüchtlinge werden da ja auch instrumentalisiert und dehumanisiert, weil man ihnen nicht zuschreibt, Hate Speech selbst betreiben zu können. Das ist mein Lieblingssatz. Hate Speech ist kein feststehender, juristisch definierter Begriff. Dann leckt mich am Arsch! Wir haben nichts, was wir Ihnen zeigen können in diesem Segment. Bitte bewegen Sie sich weiter. Grundsätzlich darf jeder sagen, was er meint. Punkt. Ja, wird Punkt. Die Menschenwürde tangiert, das Persönlichkeitsrecht verletzt oder herabwürdigende Schmähkritik geäußert, kann ein Betroffener dagegen rechtlich vorgehen. Punkt. Hier könnte die Broschüre zu Ende sein. Aber das Recht zur freien Meinungsäußerung gilt nicht uneingeschränkt. Wird die Menschenwürde tangiert, das Persönlichkeitsrecht verletzt oder herabwürdigende Schmähkritik geäußert, kann ein Betroffener dagegen rechtlich vorgehen. Ja, wie Erdogan zum Beispiel, ne? Super, ne? Ja, ja. So, klasse. Könnte ich nicht eigentlich theoretisch das gesamte Ding hier, als weil es sich mit Hate Speech auseinandersetzt, als schon so Verletzung der Menschenwürde nehmen und anzeigen lassen? Na, du kannst PTSD davon gekriegt haben. Ich meine, die gehen ja hier buchstäblich durch und zeigen Hate Speech. Das heißt, sie geben Hate Speech eine Plattform in ihrer Broschüre. Was das dann normalisiert? Ja, ja, nee, das ist ja schon klar. Das ist wie mit dem Hakenkreuz im Mülleimer. Da gab es ja auch mal einen Prozess, ob man das machen darf. Das ist also, ja. du bist der festen Ansicht und Überzeugung, dass die Leute, die das verfasst haben, sich nicht kurz danach... Ich bin so dafür, dass jeder gerne verfassen darf, was er will. Nur hier ist mir die staatliche Förderung einfach... ist mir der Dorn im Auge. Wenn jemand das in seiner Freizeit mit einem Verein, für den er selber Geld gesammelt hat, diese Broschüre erstellt, ist mir das scheißegal. Was mich ärgert, ist, dass für so einen Dreck Steuergelder rausgehen und dass Leute, junge Leute damit indoktriniert werden. Zugenommen in den letzten Jahren antimuslimische Einstellungen, ach was. In allen gesellschaftlichen Schichten, ach was. Das ist alles nur wegen dem Internet, oder was? Das ist wegen dem Internet und der Macht, ne? Deswegen ist das auch in allen gesellschaftlichen Schichten, weil, wie wir ja wissen, ne, sind alle gesellschaftlichen Schichten gleich einflussreich in Deutschland. Jetzt mal so, ich werde mal ein bisschen hier das Spiel hier mitspielen. Warum verwenden die denn nur die Begriffe antisemitistischer Rassismus und antimuslimischer Rassismus? Warum nicht antireligiöser Rassismus? Kommt es vielleicht viel zu nah daran, dass sie hier Blasphemiegesetze haben möchten? So, und möchten sich deshalb dann schon mal zurückziehen und sagen, nee, wir handeln im Namen der Minderheiten, wir handeln im Namen der Juden und der armen Moslems, die einen Fick drauf geben, wer ihnen was sagt, es sei denn, man zeichnet den Prophet Mohammed, dann werden sie voll sauer und töten Leute. Ja, ja, ist klar. Aber das war jetzt wieder ein bisschen hier antimuslimischer Rassismus von mir, ne? Ja, ja, natürlich, nicht alle, klar, klar. Ach, so. Es ist halt wirklich schlimm. Weißt du, man instrumentalisiert und rügt dafür, dass andere die andere Seite instrumentalisiert. Ja? Ja, und dann auch die Leute, die gar nicht religiös irgendwie wahrgenommen werden. Angeblich, wenn man die nicht mag, ist das auch dieser antireligiöse Rassismus, den es nicht gibt. Antireligiöser Rassismus. Mit jahrhundertealten Stereotypen einer drohenden Islamisierung, ja. Ja, okay. Die ja auch nie gestimmt hat. Wenn man in die Geschichte guckt, hat es ja nie eine Islamisierung. Ich habe ja schon öfter an dieser Stelle erwähnt, dass Ungarn und Griechen das ein bisschen anders sehen. Oh Beispiel. Ja, und Spanier vielleicht? Ja, gut, bei den Spaniern ist es eine Zeit lang her, aber bei den Griechen ist das ja erst im 19. Jahrhundert zu Ende gegangen. Also. Oder im 18. Ich glaube im 19. Beleidigung nach Paragraphen 85. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ficken mit deiner inzestigen Mutter, du Bastard. Zitat Landesmedienanstalt NRW, müssen wir auch dazu sagen. Das war jetzt nicht wir. Oh mein Gott, Beleidigung. Das war das Zitat Clicksafe. Da müssen wir eigentlich noch ein Meme draus machen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ficken mit deiner inzestigen Mutter, du Bastard. Da müssen wir eigentlich noch so ein Meme draus machen. So Clicksafe, Landesmedienanstalt, Beleidigung nach Paragraph sowieso. Aber ja. Ja, die Volksverhetzung. Ja, aber ich meine, wer postet sowas auch? Tut mir leid. Außerdem. Also. Ja, also. Aber das ist auch wieder so ein Ding, da schütteln doch alle Leute den Kopf. Wie viele Leute interessiert das auch? Ja. Wie viele Leute interessiert das auch in Deutschland jetzt so mit den Gaskammern und den ganzen Kram? Also, Leute, ich die meisten, die es halt interessiert, sind irgendwelche Muslime, die damit nicht klarkommen, dass Israel irgendwie existiert oder so ein Zeug. Ich habe gerade ganz kurz, ich habe gerade nach diesem Satz gesucht, nach diesem "Ich wünsche dir viel Spaß beim Ficken mit deiner inzestigen Mutter, du Bastard." Und da kommen bei Google nur 3 Links raus, welche alle auf PDFs verweisen zu eben dieser Broschüre. Also... Das ist echt nice. Also wenn ihr die Broschüre suchen wollt, merkt euch einfach den Satz, ich wünsche dir viel Spaß bei Ficken mit deiner inzestigen Mutter, du Bastard. Und wenn ihr den bei Google eingibt, kommt ihr schon auf die Broschüre raus. Das ist doch super. Ja, das sollte man öfter machen. So wirklich Hate Speech kann man schon kreativ nutzen, um klare, eindeutige Suchbegriffe zu gestalten. Ist doch schön. Ich hätte eine Gasflasche und eine Handgranate rumliegen. Das ist eher eine Drohung als Hate Speech, oder? Ja, wahrscheinlich. Das ist Volksverhetzung? Diese, Volksverhetzung ist das. Ich glaube, der diese Mundart macht es zu Hate Speech. Ah, okay. Das sieht ein bisschen am Drachenlord aus. Die wahren Opfer sind ja diejenigen, die für Worte eine Geldstrafe bekommen in eben so einer Höhe, die meiner Meinung nach nicht nachvollziehbar ist. Also 7.500 Euro Geldstrafe. So, nein, komm. Nein. Nee, nein, wirklich nicht. Das kommt ja mal drauf an. Bei so Sachen glaube ich auch, wie du verdienst. Jetzt kommen sie hier auch auf diesen Kram. Ja, genau, es sind Tagessätze, ja. Deswegen kommt es darauf an, wie viel du verdienst. Aber dieses Ding hier mit der Öffentlichkeit, ne, also das ist ja auch wieder so ein Kram, was die hier einfach so reinschreiben, so nach dem Motto, ja, ist doch alles prima, wo ich mir nur wieder denke, das ist doch alles Wahnsinn. Ne? So, das, also entweder ist jetzt irgendwas nicht erlaubt oder es ist erlaubt. Aber dieses Ganze von wegen so, ja, aber wenn sich einer dran stört, dann ist es verboten. Wenn sich keiner stört, ist es erlaubt. Das ist doch scheiße. Wenn sich diese ganzen Ideen hier darauf stützen, dass es ja um die Minderheiten geht, ja, dann gibt es keine kleinere Minderheit als das Individuum. Und dann Leute durch so einen Prozess durchzujagen, weil sie was gesagt haben, was nicht politisch korrekt ist oder überhaupt nicht korrekt ist, ja, ist trotzdem nicht Anlass genug, meiner Meinung nach, um diese Person dann wirklich so zu behandeln, wie man andere Minderheiten nicht behandeln wollen würde. Entweder man macht es halt eine Regelung für alle Leute und dazu zählt dann auch, dass man dann die Minderheiten, ja, wenn diese hetzen, dann genauso bestraft. Aber auch, dass man das Individuum dann schon zu einer Grenze hin wirklich als Minderheit betrachtet. Sei es hetzend oder nicht. Ach, das, Alter, das Einzige, was jetzt noch kommen muss in dieser Broschüre, sind Witze, okay? Wenn da Witze kommen, schalte ich ab, okay? Ja, bla bla. Ach, Lori Penny, ja, das ist doch auch super. Lauri. Meinung einer Frau ist der Minirock des Internets? Ja, die hat da irgendwie einen Schlaganfall gehabt, keine Ahnung. Was soll das sein? Ja, du musst das noch in so einem condescending englischen Akzent irgendwie sagen. Opinion. The Meinung of the Frau ist the Minirock of the Internet. Nee, das muss eher so The opinion of a woman is the mini rock of the internet. Ja, und jetzt stell dir noch so eine Armada an Kameraleuten vom öffentlichen Rundfunk vor, die der Frau hinterherlaufen und sagen, aber Moment mal, toll. Was meint sie denn damit? Der Minirock steht ja eigentlich für den Skandal, den er verursacht hat. Also, oder? Oder wofür soll der hier wahrscheinlich stehen? Und dass jetzt die Meinung einer Frau ist genauso skandalträchtig, wie es der Minirock da. Also, dass die Frau ihre Meinung äußert, ist so skandalträchtig wie der Minirock. Oder? Ja, das also hat sie ja früher auch definitiv nicht getan. Nee, nie, ne? Nee. Auch vorm Internet nicht, nee. Also ich habe gerade einfach mal ein paar Suchbegriffe eingegeben und das Independent, okay, schreibt über Lori Penny, a woman's opinion is the miniskirt of the Internet. Also wir haben das schon ganz gut übersetzt, ja. Und also der Artikel ist halt auf Englisch, ich weiß nicht, vielleicht schicke ich dir den dann irgendwie später, dann können wir nochmal anschauen. Ich versuche mal nochmal. Ist unwichtig. Nee? Und dann hier auch okay. Wieder, ne, unsere ganz tollen hier, Anja Reschke und alle, oh mein Gott. Und sie hat gesagt, Flüchtlinge sind gut. Und dann haben sich die Leute darüber beschwert. Es kann nur am Sexismus liegen. Es kann nicht inhaltlich sein. Es kann nicht sein. Und sie werden öfter wegen ihres Aussehens bewertet. Uiuiui. Ja, positiv also, bewertet. Frauen kaufen Schminke, Schuhe, Kleider, an den ganzen Kram, der mit ihrem Aussehen zu tun hat. Aber sie möchten auf keinen Fall darüber angesprochen werden. Also ich glaube, sie hat das so gesagt in dem Sinne, dass eine weibliche Meinung, also wenn eine Meinung von einer ja, Frau kommt. Ja, das ist schon klar, OPEX. Das ist also, ja, natürlich meinte sie das. Ja. Ach, wie lächerlich ist das denn bitte? Ja. Wir, die. Politisch Aktive. Die geschilderten Muster der Hassrede können auch jene treffen, die zwar selbst nicht einer der genannten Gruppen zugeordnet werden, sowas aber auch. Also ich dachte jetzt... Flüchtlingshelfer, feministische und rassismuskritische Aktivistinnen oder Politiker. Ja, die werden sich selbst zum Ziel, nicht selten selbst zum Ziel hasserfüllter Kommentare, Beleidigungen und Drohungen. Aber ja, was machen die denn, um sowas zu bekommen? Aber auch Jugendliche, wie geil, sie nehmen noch ihre Blockwarte in Schutz. Auch Jugendliche, die sich mit klarer Haltung in Debatten einmischen und andere beim Schulleiter denunzieren für rassistischen irgendwas. Oh mein Gott. Es gab ja die Woche auch noch diesen Skandal mit Verdi. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Die hatten das war schon vor 2 Wochen. Ja, sollten wir vielleicht nochmal drauf gucken, weil das, was ich nämlich gemerkt hatte, also wir hatten ja auch letzte Woche drüber geredet, wenn du jetzt das meinst, mit diesem Handout. Anschwärzen, ja genau, den Handout haben sie jetzt umgezogen. Ja, cool. Also mal für die Zuhörer kurz, es gab bei Verdi für eine kurze Zeit bei einem Regionalverband zum Download Niedersachsen auch noch, ja. Eine Handreichung, die ging um den Umgang mit Leuten mit rechtspopulistischen und rechten Ansichten am Arbeitsplatz. Also, dass man da durchaus mal ein bisschen gucken sollte und die eventuell auch weitermelden, etc. pp. Ja. Also, die war ruckzuck wieder weg und die Verdi hat inzwischen auch gesagt, oh mein Gott, wir haben damit gar nichts zu tun gehabt und haben das nie autorisiert. Ja, aber sie war da. Ja. Also, deswegen ärgert mich das hier mit den Jugendlichen auch schon so. Also da wird auch schon gesagt, okay, die Leute, die jetzt, früher waren es halt die Streber und jetzt sind es halt die Social Justice Streber. Wenn dann einer Neger sagt oder sagt irgendwie, ich habe Angst vor den türkischen Jungs bei mir in der Siedlung, dann wird er gleich irgendwie zack gemeldet und dann ist die Welt wieder ein Stück besser. Diskriminierung aufgrund der geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung trifft auch transsexuelle, intersexuelle Personen und Transgender oder Homosexuelle. Hier sind Jugendliche in der Phase der Identitätsfindung besonders gefährdet, Opfer von Anfeindungen, Abwertungen und kollektiver Gewalt zu werden. Die Übergänge zu Cybermobbing sind fließend. Mal wieder ein fließender Übergang. Das ist immer so bequem, wenn man sowas einfach schreiben kann. Die Übergänge sind hier fließend. Ja, genau. Ja. Vom Gamergate zur Roten Armee-Fraktion sind die Übergänge praktisch fließend. Von Irritation im Gespräch hin zu verbaler Gewalt ist so PTSD, ja, ist der Übergang fließend. Ja, slippery slope. Identität ist etwas, das per Definition, okay, immer von Individuum ausgeht. Und es ist eine Entscheidung. Du entscheidest dich, inwiefern du identitär sein willst. Okay, wenn du wirklich schwul bist, wir gehen jetzt mal weg von diesen polarisierten Begriffen weg. Sagen wir, es geht jetzt um die Höhe von Menschen. Okay, wir können uns jetzt alle identifizieren nach unserer Höhe. Okay, so Leute über 1,70, Leute unter 1,70. Ja, super, klasse. Ja, nur erstens würde das halt nichts bringen als Identität, was halt schon ziemlich gut zeigt, dass Identität selbst totaler Schwachsinn ist. Im weiteren Verlauf ist ja, es auch so... Das kannst du aber auch nur du als kleiner Mensch sagen. Also ich als fast 2 Meter Person. Genau. So, ich werde diskriminiert, so wenn ich unter gewissen Türen und in gewissen Kellern stehe und so. Also ne, also ja, hier, ja. Prüf dein Privileg bitte, ja. Ja, also ich darf nicht deine Lebenserfahrung leise unterdrücken, ne? Das Interessante ist ja, sobald man sich auf die Ebene von Identitäten begibt, muss man gleichzeitig auch die Leute in Schutz nehmen, die Identitäten annehmen, denen man selbst nicht zustimmt. Das bedeutet, dass Diskriminierung aufgrund von Identitäten, wenn das das Problem ist, ja, und nicht wirklich nur so hier wie cherrypicken uns, was uns gefällt, ja, wenn das Problem Diskriminierung aufgrund von Identität ist, dann sind auch Leute, die weiße Nationalisten sind, gegen die zu diskriminieren, ist dann ja auch falsch. Ist dann ja auch nicht gut. Nee, das ist ja richtig, weil die Macht haben. Du weißt doch, wie das läuft. Ja, halt die Macht. Ist Leuten, das ist einfach in Deutschland so. Wenn du in Deutschland bist und da rechts bist und was gegen Ausländer hast und so und das auch jedem erzählst, dann hast du die Macht. So läuft das. Das sind so arbiträr gewählte Punkte, auf die man sich dann stützt. Und ich meine, bis jetzt sind wir ja nicht auf der Ebene, wo wir jetzt sagen, hier, wie Identität ist zum Beispiel die Höhe, die du hast, oder die Haarfarbe, die du hast, oder die Augenfarbe, die du hast. Es ist aber Hautfarbe ist ja okay. Ethnie ist ja nur die Hautfarbe, ne? Ist ja nichts weiter. So, das, ach, obwohl, nee, wir haben das selber auch schon mit Haaren, ne, diese Frisuren, ne? So, Appropriation von schwarzer Kultur, wenn man Dreadlocks trägt als weißer Mensch. So, oh. Das ist so schlimm einfach. Na. Also man kann nichts dafür, dass man überhaupt geboren wurde, wie man geboren wurde. Warum sollte man dafür so irgendwie gesellschaftlich zusätzlich was zu tragen haben? Ich dachte, diese ganze Sache von soziale Gerechtigkeit geht darum, dass man den Druck auf das Individuum durch die Gesellschaft verringert und nicht noch mehr erhöht. Das ist ja das, was durch Intersektionalität gemacht wird. Ja, ich lese hier schon diesen Kram, ey. Digga, Humor, nee, ich bin weg. Fuck, nein, Alter. Bewusste Verbreitung. Bewusste Verbreitung. Ja, pass auf, bewusste Verbreitung uninformierter oder falscher Aussagen. Die Flüchtlinge müssen im Supermarkt nicht bezahlen. Stimmt, das ist uninformiert, die müssen schon, die machen es nur nicht. Insofern, das ist echt uninformiert. Oh Mann, ey. Nee, das, nein. Wer Humor und Ironie auf eine schwarze Liste setzen will, ist noch nie gut gefahren. Humor und Ironie. Mustafa von Hate Speech. Humor und Ironie. Spaß. Spaß ist böse. Hat man beim Gamergate auch. Spaß ist, wie war das? Spaß ist ein neuronaler Trick. Genau, ein neuronaler Trick, ja. Sexistische Herabwürdigung, und rassistische. Herabwürdigende und verglimpfende Begriffe. Verunglimpfende. Ja, außerdem hier. Kanake. Ja gut, ach, das meinen die jetzt hier mit Komma beides getrennt oder wie? Weil Schwuchtel ist ja jetzt eigentlich nicht sexistisch, oder? Ja, das ist auch mit Worten, die klar rassistisch wären, zum Beispiel Nigger, ja, oder Coon, ja, im Englischen, sind schon als Hate Speech gemeinte Worte, die jedoch von denselbigen, die damit angegriffen werden sollen, benutzt werden, ja, als so eine Form von Subversion. Das ist genauso wie das Hakenkreuz, welches dann von Punks, von Punkern da subversiert wurde, weil sie es dann ständig angefangen haben zu tragen, um sozusagen die Meinung, das Bild darüber dann zu verändern. Schwuchtel ist auch ein Wort, das Schwule zueinander sagen. Ist das jetzt Hate Speech? Ist das irgendwie internalisierter Schwulenhass? Nee, das ist doch intersektional alles schön in Kisten gepackt. Der Ausländer darf Kanake sagen, der Schwule darf Schwuchtel sagen und die Frau, die nur mit dem BH und Höschen rausgeht, zum Marschieren darf Schlampe sagen. Ja, nur das erhöht doch den Druck auf das Individuum durch die Gesellschaft, meine Fresse. Oder du musst deinen Satz einfach so machen, dass er nicht mit Schlampe aufhört, so wie in dem Beispiel hier. Schlampe. Du musst mit Schlampe anfangen. Also du kannst nicht sagen, die ist eine Schlampe, sondern du musst sagen, Schlampe ist ein Wort, was ich für die benutzen würde. Schlampe sie. Bedienen von Stereotypen und Vorurteilen durch bestimmte Begriffe und Sprachmuster. Der Satz, das Boot ist voll, okay, ist schon Hassrede, okay? So, ja. Ich stell mir das wirklich so vor, stell dir einfach vor, du fliehst gerade wirklich aus so einer Kriegszone, okay, aus so einem Kriegsgebiet und dann sagt da jemand hier, okay, das Boot ist voll und du wirst da so hart getriggert, dass du da ein Messer ins Boot rammst und alle ertrinken, ja? So, oh shit, Alter, Hate Speech. Wie drohende schlimm. Islamisierung finde ich am besten, muss ich sagen. Vor allem, wenn man da die Aussagen von Syrien-Flüchtlingen dagegen stellt, die in deutsche Moscheen gehen und sagen, was ist denn hier los? Das ist ja alles total konservativ und völlig rückständig. Du, mich interessiert mal hier, die reden ja hier von antimuslimisch und so, ne? Mich würde mal interessieren, ob man Scharia-phob, ja, zu Hate Speech zählt oder nicht. Ja. Zählt man das zu Scharia? Ja, aber das weißt du doch seit der Köterrasse, dass das egal ist. Zählt man auch dazu, dass man zum Beispiel Angst davor hat, ungesunden Lebensstil zu haben und deswegen nicht übergewichtig sein will zu oh mein fucking Gott, das ist so das. Du bist nicht body positive, glaube ich, ha? Digga. Alle Griechen sind faul. Ja? Oder was ist, wenn man sagt, so, ich hätte gerne kein HIV in meinem Leben? So, dann diskriminiere ich ja auch Leute, die das haben. Oder ich hätte gerne keine Geschlechtskrankheiten. Ja. So, das diskriminiert. Ich habe neulich einen Artikel darüber gelesen, wie Leute sich jetzt darüber aufregen, dass reiche Leute einen ärmeren Lebensstil sich aneignen, okay, obwohl sie das Geld hätten zu einem reicheren Lebensstil. So, die leben mit weniger. Was soll das denn? So, die leben weniger. Sie haben eine Entscheidung getroffen, ganz viel Geld zu haben, erfolgreich so Risiken zu bestehen und das Geld dann anzulegen in einem Weg, was ihnen halt am besten nützt und so. Also wie können die nur? So leben arme Leute. Die sind aber nicht arm. Was soll denn das? Das ist so da, wo das Identitäre so ein bisschen einfach so den Kopf zerätzt und so. Ach, schlimm einfach. Also schlimm. Der Jörn in unserem Chat sagt gerade, das Brot ist toll. Ja. Das Brot ist toll. Ach, hier diese Wir-Die-Rhetorik, Alter. Ey, Heiko Maas, meine Fresse. Ach, da brauchen wir gar nicht. Ja, hier vor allem unsere Kinder, ne? Also das ist ja auch, die gehören uns doch nicht, die gehören allen. Rassistische Darstellung von schwarzen Menschen mit Baströckchen. Sag mal, wo ist denn das letzte Mal passiert? Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Und warum auch nicht? Es gibt doch heute noch Leute, die so leben. Bilder, die Stereotypen. Aber das ist doch auch nicht. Vorhin haben sie noch behauptet, diese plakative Bildsprache, die würde man andauernd irgendwie finden. Aber also das Einzige, was ich kenne, sind diese tollen Bebilderungen von ihren super tollen journalistischen Texten über Gewalt gegen Frauen und so ein Kram, wo du dann immer diesen Typen da hast, der da steht mit seiner geballten Faust und so ein Kram. Jahrzehntelange gab es hier die Sarotti-Schokolade mit dem Sarotti-Moor drauf und kein Schwein hat sich dran gestört. Niemand. Niemand. Und jetzt ist es auf einmal Hass. Wir haben hier in Heidelberg bei uns in der Hauptstraße bei so einem Zigarrenladen so einen voll ausgewachsenen Moor sitzen, okay, so eine Statue von so einem Typen, okay, so ein schwarzer Neger halt, ja. Und zwar wirklich so richtig afrikanisch wie möglich. Und ich laufe daran vorbei und ich überlege mir so, wie lange wird es dauern und wie wird die Reaktion dann sein, wenn da Soziologiestudenten hier in Heidelberg dann bemerken, dass wir das da haben und sie wollen es loswerden. Aber das ist ja doch schon eigentlich Ureinwohnerkultur, die dann gezeigt wird. Und das ist sehr so ästhetisch, ja, und der Realität nah. So, wie soll das dann ablaufen? Es ist einfach so ein Clusterfuck, auf den man sich dann einlässt. Ja? Oh, meine Fresse, Alter. Die Übergänge sind fließend. Und hier Bilder, die Stereotype reproduzieren, indem sie zum Beispiel muslimische Männer mit Sodomie in Verbindung bringen. Was ist denn bitteschön damit, dass man den Propheten Mohammed mit Pädophilie in Verbindung bringt? So, was ist damit? Der hat eine Frau mit eine Sechsjährige geheiratet und mit 9 hat er schon Sex mit ihr gehabt. Das meinen sie wahrscheinlich, aber die nennen es jetzt halt Sodomie, weil das so schön nach, also so wie man früher über die Schwulen geredet hat oder so klingt. Das ist einfach der Fachbegriff, das ist eigentlich einfach nur der Fachbegriff für hier. Misshandlung. Nee, Verkehr mit Tieren. Ne? Deswegen, ich glaube, es geht in diesem von einem Ziegen. Ja, ich habe das auch zuerst so verstanden, aber das ist wahrscheinlich mein Hate-Speech-Getriebe im Kopf, dass da mir das sagt. Moment mal, ich will mal... Es geht um einen ganz speziellen Begriff, den ich jetzt nicht, weil der Herr Böhmermann deswegen auch Ärger bekommen hat. Wenn es um Tiere geht, dann ist es Zoophilie. Ja? Oder Sodomie auch. Sodomie wäre, nee, Sodomie ist auch sämtliche, wirklich so Misshandlung. Also das ist eher so der übergreifendere Begriff. Also so Zoophilie zählt zu Sodomie. Also ich dachte, dazu. Sodomie wäre alles, was irgendwie komische Sexualpraktiken sind. Also ja, so hat sich rein Geld gehabt. Moment mal, rein religiös ist es alles, was nicht mit Fortpflanzung zu tun hat. Hm? Ja, genau, ja. Ja. Im englischsprachigen Raum kenne ich das Wort Sodomie immer als Bezeichnung für ja, alles, was irgendwie verkehrt ist. So. Ich lese mir mal aus Wikipedia vor, dem Hort der Weisheit. Die Geschichte des Begriffs Sodomie im Deutschen ist durch eine starke Bedeutungsverengung gekennzeichnet. Während Sodomie heute nur noch sexuelle Handlungen mit Tieren bezeichnet, stand der Begriff im christlichen Mittelalter und der frühen Neuzeit noch für eine ganze Reihe von sexuellen Praktiken, die kirchenrechtlich, da sie nicht der Fortpflanzung dienten, als widernatürlich bzw. pervers. Ja, das ist ein religiös-christliches Konstrukt. Und das Konzil von Arles hat 1275 dazu gesagt, die sich im unbesonnenen Übermut vornehmen, mit einer Jüdin, einer Sarazenin oder einem wilden Tier zu verkehren oder sonst etwas gegen die Natur gerichtetes. Hm? Ja, so weise Menschen. Wenn die einfallen, die zu dir sprechen. Von Arles, meine Damen und Herren. Ja, Sodomie ist ja wirklich ein sehr starrer, auch sehr so gesetzeskonformer Begriff, der sich konstant hält. Oh Mann. Juden ist gleich Israel. Boah. Also ich sage immer, Juden ist gleich Moskau. Gleichsetzung von Homosexualität mit pädosexueller Kriminalität, Inzest oder Sodomie. Okay. Also mich würde ja mal interessieren, ob das jetzt helfen würde, wenn jetzt einer sagt, so Amerika, das ist irgendwie der große Jude oder so. Moment, und wenn die sich dann beschweren von wegen, ja, hier, das ist Hasssprache und die dann sagen, ach wieso, ich habe mich nur darum gekümmert, dass diese Gleichsetzung Juden gleich Israel endlich mal aufhört. Aber auf der anderen Seite verwenden Sie doch selber diese Gleichsetzung, wenn Sie jeden, der Israel kritisiert, gleich als Antisemit einstufen. Ja, ich das ja mal aber das hat ja dann keine Macht- und Herrschaftsverhältnisse dahinter oder so. Weißt du, wie das läuft? Blablabla. Ich habe das mal erwähnt gehabt, dass in der homosexuellen Szene, so im Underground, was nicht mehr wirklich der Underground ist. Mir hat neulich ein Freund da so einen Post geschickt, den er auf Facebook gesehen hat, von einem Typen, der da irgendwie meint, hier, ganz viel Geld in einem Nachtclub, so einzige Bedingung ist, du musst nackt arbeiten in einem schwulen Bar-Club so und musst hetero sein und so. Bekommst ganz viel Geld und so. Und du musst so hetero sein. Okay. Ja, das waren die Bedingungen. Du musst hetero sein, nackt bereit sein zu arbeiten. Und zu catern in der Bar von Schwulen. Ja. So, und das ist nicht mehr wirklich so versteckt. Ja. Man kann das wirklich finden, wenn man weiß, wonach man suchen muss. Und da ist halt in der schwulen Szene ziemlich viel Dunkles darin. Also wirklich so das Verteilen von Geschlechtskrankheiten zählt da zum Beispiel dazu. Und das ist ja schon ja, kriminell. Das ist jetzt nicht unbedingt pädosexuelle Kriminalität oder Inzest oder Sodomie, aber trotzdem ist das etwas, was halt nicht ganz, sagen wir mal, gesellschaftlich anerkannt werden sollte. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass Homosexualität das alles ist, nur dass das halt zu Homosexualität mitgehört in der Szene. Das muss ich nochmal klarstellen, ja. Nicht, dass ihr hier denkt, ich wäre so homophob oder so. Das könnte ich nicht verkraften. Ja, jetzt kommt das Beste. Das Allerbeste. Gamma Gate! Unter diesem Hashtag organisierte sich 2014 in den sozialen Medien so viel Hass in Form von Mord und Vergewaltigungsdrohungen gegen die sexismuskritische Videobloggerin Anita Sarkeesian, dass sie zeitweise untertauchen musste. Öffentliche Auftritte der Bloggerin mussten wegen Bombendrohungen abgesagt werden. Es ging doch gar nicht um Anita Sarkeesian bei Gamergate von Anfang an. Es ging um Zoe Quinn und über die unethischen Praktiken davon, dass sie mit einem Journalisten da für gute Reviews gepennt hat, okay? Und dann hat sich das angefangen... Hörst du auf, Unwahrheiten zu verbreiten? Was sind Unwahrheiten zu erzählen? Das ist Geschichte, ist wichtig. Nein, du redest gerade Blödsinn. So, Ereignis. Hat keine guten Reviews von Nathan Grayson bekommen. Das hat die Presse zwar immer wieder geschrieben, aber Gamergate hat das nie behauptet. Sie ist positiv erwähnt worden, ja, aber es gab keine Reviews. Und hör auf, die Geschichte zu blättern. Das in Amerika, das CIA oder FBI oder was weiß ich was, haben Ermittlungen eingestellt in Gamergate rein und haben da nichts in der Form gefunden. Abel hat ja auch ganz oft erzählt, so die Story davon, dass da so ein wirklicher weißer Nationalist so sich da reingebracht hat in die Gamergate-Szene, weil es da ja auch um Antisemitismus und so ging, ne? So, und der so war vollkommen enttäuscht, dieser andere Kerl da, von dem Abel geredet hat, meinte dann hier, die sind ja gar keine Nazis. Was soll denn der Scheiß? Die wollen nur über Videospiele reden. Was soll denn der Scheiß? Ja, aber trotzdem, die Details sind wichtig und wir sollten nicht die Sachen wiederholen, die die Presse die ganze Zeit wiederholt, sondern wir sollten so darstellen, wie es ist. Ja. Definitiv, ja. Ja, und da muss ich immer sagen, liebe Landesmedienanstalt, unwahre Tatsachenbehauptungen sind vom Schutz des Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz nicht erfasst, ja. Ich meine, spätestens als Zoe Quinn und Anita Sarkeesian bei der UN saßen und darüber geredet haben, dass es ja vollkommen echt sexistisch und ausgrenzend ist, wenn Frauen zu hören bekommen, was sie falsch machen und was schlecht an ihnen ist, ja, Nein, dann hat sie es komplett verloren. Sie ist kein Opfer mehr. Weder die eine noch die andere. Und diese Story sollte hier nicht mehr drin stehen. Man braucht aber irgendwie. Sollte man ihnen eine Unterlassungserklärung schicken. Es ist einfach so zum Kotzen, Alter. Wir werden das nicht los. Dieses ganze Gamergate Quatschding, das bleibt jetzt. Weil es ist halt das tote Pferd, ja. So. Man müsste eigentlich jetzt hier hingehen, den roten Balken und das Befürwortung oder von oder Aufruf zu Gewalttaten wegmachen. Und dann hätte man einen wunderschönen Absatz über Gamergate. Die sollte man alle abknallen, verbrennen, vergasen an den Galgen. Ja. Mann. Was ist denn eigentlich mit Leuten, die solche Übergriffe im rassistischen und sexistischen so in diese Richtung halt, ne, fabrizieren? Was ist damit? Was ist mit den Leuten, die lügen, wenn es um Bombendrohungen geht und schieben das auf Gamergate? Was ist mit den Leuten, die, wenn sich zu mehreren Zeitpunkten, als sich Leute, die halt so über journalistische Standards reden wollten, unter halt quasi Gamergate-Treffen, ja, organisiert haben, da Bombendrohungen waren? Was ist damit? So, warum? Das ist doch... Nein. Ach du Kacke, Mann, das ist so schlimm. Ich stelle mir einfach vor, wie Leute dann das lesen, ja, die keine Ahnung haben davon, was Gamergate ist, und sich dann dazu so eine Meinung bilden, ja. So, von dem, was sie über solche Sachen lesen. So, ach, Mann. Ach, das ist so, so schlimm. Ja, und da sieht man halt auch, welche... wie weit das halt schon wieder gekommen ist, dieses Ding. Weil das hier eine Broschüre von der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen und da steht Gamergate drin. Weißt du, die Leute treiben das halt ständig weiter und weiter. Ja, es kommt so über Gamergate, dieses ClickSafe vielleicht auch, weil dieses ClickSafe, ja, ist ja auch in diesem Trust and Safety Council, und dass sie ja mit der Quinn da irgendwie verbandet sind auf 3 oder 4 Umwege, ist ja eigentlich auch klar. Und ja, es hat sich schon so richtig etabliert halt, auch dadurch, dass es halt von den Medien die ganze Zeit immer in eine Richtung irgendwie vorangetrieben wurde. Mann, ich freue mich eigentlich schon, dass ich da zwar zu spät rausgefunden habe, was Gamergate ist, also da hat es schon so mit Zoe Quinn und so angefangen, aber das war bevor dieser ganze Quatsch, der jetzt da so abgeht, abgegangen ist, ne? Aber das ist... Also Gamergate, für die Leute, die das jetzt nicht ganz wissen, ist halt, ja, 2014 hat es angefangen. Es geht um journalistische Standards bei Videospieljournalismus. Das ist wirklich so eine Nische im Journalismus drin, und man hat dann einfach gemerkt, okay, Leute halten sich nicht an ethische Standards, und da geben Leute gute Reviews für Gegenleistung und Korruption, bahnt sich da schon an, lass mal da was gegen machen. Dann hat sich das einfach nach so einem Schneeballeffekt entwickelt, ja. Dazu kann ich halt auch nicht wirklich viel mehr sagen. Das ist halt ewig lang her gewesen. Das Hauptding ist halt eben auch die Angriffe von den Journalisten dann auf die Leute, die sich darüber beschwert haben. Ja, also das ist ein riesengroßer Drama-Misthaufen, aber boah. Also es wurde dann proklamiert von den Journalisten, dass die Gamer jetzt tot seien und dass es diese Identität nicht mehr gibt und dass es jetzt Zeit ist für, ja, Minderheiten und Frauen endlich in dieses Vakuum einzudringen, was die toten Gamer hinterlassen haben, etc. pp. Hier wurde also Social Justice sehr schnell mit diesem ganzen Ding verquickt oder war auch der Grund im Endeffekt dafür, weil es gab schon vor Gamergate so Think Papers, wie man das denn machen könnte, wie man so eine Entwicklung anschieben könnte. Es ist alles, das sprengt den Rahmen eines hier Streams zu dem Thema, ja, darüber zu sprechen. Ich habe eben mal aus meinem alten Blog, Gamergate-Blog, einen Artikel reingepostet. Wer da, ja, den, Näheres. Den mal wissen, lieber dann den, auch, tu den Artikel dann mal lieber auch in die Beschreibung. Dann, wenn also, wer dazu was wissen will, findet in dem Blog nicht nur den Artikel, sondern auch jede Menge andere Artikel zu dem Thema. Da gibt es viel zu lesen. Und wenn sich jetzt hier, wer noch ganz kurz zu Gamergate wundert, wie das überhaupt in so ein größeres Bild reinpasst und woher das überhaupt so ein großes Ding geworden ist, nach welchem Muster das verläuft, das ist ziemlich einfach. Es geht darum, dass du halt schon ewig lange die gesamte Debatte zu Zensur von Videospielen hast. Ja, das hat sich vor Ewigkeiten entwickelt, als Videospiele rauskamen, als es Videospiele gab, die ja nicht vertretbar waren oder auf einem Index standen, ja, und zensiert wurden. Daher, das ist sozusagen so, was im Hintergrund dann abgelaufen ist. Der wirkliche Anlass war halt all dieser ganze Quatsch, der halt als Gamergate bekannt ist. Aber der steht halt in einem größeren Bild schon mit drin. Also, es geht um Meinungsfreiheit, Zensur und journalistische Standards. Das ist so Gamergate. Und am Ende kann man zusammenfassen, dass es die Weltraumaffen sicherlich nicht gäbe, wenn es Gamergate nicht gegeben hätte. Genau. Ja, oder wenn anständig darüber berichtet worden wäre in Deutschland. Ja. Deswegen wäre es jetzt auch dreifach ironisch, wenn wir jetzt hier eine Zulassung bräuchten von den gleichen Leuten, Die, ja, wenn sie sich mal richtig drum Niemand gekümmert sollte im hätten. öffentlichen Raum Gewalt fürchten müssen. Naja, das ist ein schöner Wunsch. Ja, das ist ein schöner Wenn Wunsch es noch zum schlechte einen. Menschen Und gibt, zum wird anderen, das ganz schön schwierig. was ist denn auch dieses, auch jetzt, ich nehme jetzt mal die Gefahr in Kauf, jetzt hier als Anarchokapitalist irgendwie zu gelten oder so, aber das, was der Staat macht, ist ja auch irgendwie eine Form von. Also der Staat hat ja das Gewaltmonopol. Und wenn ich jetzt irgendwelche Leute verurteile, dass sie irgendwie sonst viel Tagessätze zahlen müssen, weil sie irgendwie was Falsches gesagt haben, da ist das ja auch eine Form von Gewalt, die Leute wirtschaftlich bedroht, ihre Existenz bedroht. Und das ist dann aber das, was die Leute dann alle befürchten sollen die ganze Zeit und sich dann immer überlegen sollen, so, kann ich das jetzt noch sagen? Geht das noch oder ist das für die Herrschaften schon zu viel? Oder ist das jetzt zu zynisch oder ist das jetzt zu ironisch und gefällt denen nicht oder so? Also wenn man so Aussagen nimmt, wie niemand sollte im öffentlichen Raum Gewalt fürchten müssen, ja, dann ist das ja eine vertretbare Position. Das würde so ziemlich wie jeder unterschreiben, es sei denn, das sind so wirklich extremistische. Ja, aber das ist wie, ich möchte, dass morgen irgendwie die Sonne in Grün scheint. Das wird nicht passieren, solange nicht einige Voraussetzungen dafür. Genau, ja, die zentrale Frage ist, was muss man dafür alles umstellen und wie muss man das umstellen, ja, damit man diesen Nebeneffekt dann erreicht? So, wenn man Menschen aus einer menschlichen Gesellschaft entzieht, kann man auch sagen, dass wir dann dadurch den menschlichen Fehler beseitigt haben, wenn es um Kommunikation geht. Ja, toll, aber das ist dann irgendwie ziemlich absurd dann. Ja, also es kommt immer drauf an, wie weit man bereit ist zu gehen für seine Überzeugungen und Hauptsache, man geht nicht zu weit. Ja. Digitale Gewalt ist das. Hassrede, Hassrede. Aber einmischen ist erlaubt. Du musst aktiv werden. Wegen der digitalen Gewalt. 011011101. Brauchst du jetzt ein Pflaster, Opex? Ja. Was denn? Es war digitale Gewalt gerade. Oh, ja, das, jetzt ist angekommen, au, nein, mein Meme-Schrittmacher, au, nein, es tut so weh, Alter, das Internet ist dein Lebensraum, das Internet ist ein Neuland, Lebensraum, okay. Wir brauchen Einmischen erlaubt, wir müssen den Lebensraum verteidigen. Ja, das ist irgendwie seltsam, okay, können vorher wir nicht auch einfach Neuen erobern? Weißt du, vorher ging es Deutschland um so Lebensraum erobern, genau, aber jetzt ist Lebensraum halt das Internet, ja, wir brauchen Lebensraum im Internet für Deutsche. So, Digital-Hitler. Ab 23 Uhr wird zurückgetwittert. Übernimm Verantwortung und sorge dafür, dass Rassismus, Sexismus und Hetze im Netze keinen Platz finden. Harter Hetze im Netze? Hetze im Netze, ja. Harter und Dauerstörer, sogenannte Trolle. Trolle sind Dauerstörer. Okay. Dürfen in sozialen Medien nicht dafür sorgen, dass sich Mädchen oder Jungen aus Angst vor Gewalt zurückziehen. Zeige Zivilcourage online und offline. Nun, also wenn es um Mädchen und Jungen im Internet geht, dann würde ich einfach sagen, ja, wenn sie nicht bereit sind dafür und dann sich zurückziehen, dann gut. Ich fühle mich dauergestört von sind. Ich fühle mich dauergestört von Anne Witzurek, von Kübra Gümüşay, von diesen ganzen Leuten fühle ich mich dauergestört, von Sascha Lobo, von wenn man Schlesig, das ist einfach so, die stört mich andauernd. Ja, die kommt andauernd und kommt immer mit demselben Kram und da fühle ich mich von gestört und deswegen sind das Trolle jetzt. So, wenn man diesen Satz mal anders umkehrt, bedeutet ja, es steht da wirklich buchstäblich drin, dass man dafür sorgen soll, dass Jungen und Mädchen sich aus Angst vor Gewalt nicht zurückziehen aus den sozialen Medien. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass ganz junge, einflusssame, also beeinflussbare, ja, das meine ich, beeinflussbare so Leute im Internet sind, keine Ahnung haben genau, wie das funktioniert, weil sie vollkommen jung sind damit im Umgang und dann bombardiert man sie mit eben solchen Sachen. Ja, so, das ist irgendwie schon einfach Indoktrination. Pass auf, dass du nicht selbst Sprachmuster benutzt, in denen Vorurteile stecken. Ach, meinst du so wie Heiko Maas in diesem Beispiel? Auch Worte können andere verletzen. Ja. Achte auf Netiquette. Netiquette, Alter. Sie verstehen einfach Sprache nicht. das eine Verletzen ist was anderes als das andere Verletzen. Deswegen spricht man im Juristischen, um das abzutrennen, auch von Körperverletzung. Ja, und wie gesagt, also der beste Vergleich ist halt, ist, dass Sprache im höchsten Grade nur irritierend sein kann. Okay, es kann irritieren. Wenn es einfach nur Sprache ist, die halt im Internet und so ist und nicht eine Person direkt neben einem steht und wirklich Gewalt umsetzen kann. Ja? Wenn es einfach nur Worte im Internet sind, dann sind es nur Worte im Internet. Ja? Und da hinzugehen und dann irgendwie eine weitere Theorie aufzusetzen, kann man machen, aber dann ist sie nicht, dann hat sie keinerlei Integrität innerhalb sich selbst und ist nicht schlüssig. Und das ist ja hier überhaupt auch die tollste Ansage aller Zeiten. Dies und jenes ist nicht lustig. Das ist ja auch überhaupt nicht oberlehrerhaft, muttermäßig, ohne Ende so. Und was jetzt irgendwie witzig ist oder nicht, das suchen sich die Leute ja alle jeweils immer aus. Ne? Da denken die dann erstmal eine halbe Stunde drüber nach, ist das jetzt lustig oder nicht? Und wenn das dann alles abgewogen ist, dann lacht man dann mal. Ne? Also man entwickelt, das ist wirklich schon so Volkserziehung, könnte man sagen. Weil es hier darum geht, dass man durch Beeinflussung von Sprache bestimmte Gedankenmuster verhindern möchte und damit Leute sich einander gegenseitig und sich selbst die gesamte Zeit abhören und so eine Polizei sind für Gedanken. Und du darfst halt auch den Chilling-Effekt von all dem nicht außer Acht lassen. Dann werden Gespräche nicht geführt oder YouTube-Kanäle nicht eröffnet oder anderes, weil die Leute halt Angst haben, im Zweifelsfall einen Strafbefehl nach Hause zu kriegen. Ja, weißt du, das ist auch so, genau, das ist auch so ein Punkt, ja. Wenn es wirklich um Kommunikation geht, um Offenheit und Toleranz und Liebe, ja, dann sollte man ja nicht irgendwie ein fucking Handbuch dahin werfen und sagen, hier, lies das und mach diese Sache nie. Ja, und wenn doch, dann kommen wir dich holen. So, die haben das mit Zuckerbrot und Peitschen nicht ganz verstanden. So, die haben nur Peitsche und Peitschen. Setz dich bei Counterspeech, Englisch für Gegenrede, nicht unnötigen Gefahren aus. Unnötige Gefahren! Alter, bin ich so irgendwie Bruce Banner, Alter. Ja, mit great power comes great responsibility, würde ich da nur sagen. Great Counterspeech Responsibility. Pass auf, dass du nicht in die Hate Speech Mine trittst oder was? Könnte dich verstümmeln und für immer irgendwie stumm machen. Ja, denn hier melde, streiche. Streicher? Vergiss. Oh nein. Verboten. Geahndet. Lass dich nicht für dumm verkaufen. Hate Speech ist manchmal schwer zu erkennen. Also wenn dein Nachbar irgendwie ausländisches Fernsehen guckt, ja, zeig ihn doch einfach an. Das ist vollkommen anonym und unentbehrlich und machst es einfach. Du weißt ja nicht, ob das Hate Speech ist, was der guckt. Ne? Ja, aber das war so das eher so eine Anspielung auf Stasi. Das kann sein, der den ganzen Tag RT guckt. Da, das ist so ein Pulverfass. Ach man. Sei kritisch und prüfe Quellen und Profile. Endlich mal was ich vielleicht unterschreiben könnte. Ja, aber nicht unsere. Ja. Kritisch, aber nicht alle rechtsextreme Gruppen benutzen soziale Medien. So wie die Amadeo-Antonius-Stiftung. Oh. Vor allem rechtsextreme Gruppen. Oder was? Ja, diese ganzen rechtsextremen Gruppen. Ich denke mir auch immer so, ja, du gehst auf eine soziale Medien und überall sind diese rechtsextremen Gruppen und du musst sie einfach abonnieren. Du kannst nicht anders. Sie sind einfach so viele. Es kann ein Mittel sein, um Hass im Netz mit Haltung zu begegnen. Manchmal hilft Humor, wie jetzt. Ich dachte, das geht, glaube ich, nicht. Ironie und so, das, ja, ich glaube auch. Also Moment, wenn ich mich jetzt hinstelle und dann darüber lache und es nicht ernst nehme, um es nicht persönlich zu nehmen, damit ich wirklich dann so nach den wichtigen Dingen sortieren kann, ja, bin ich dann für oder gegen Hate Speech? Naja, also es ist ganz einfach. Diskriminierung ist nicht lustig, wie wir gerade gelernt haben, aber wenn man gegen Nazis ist und es Männern oder so schlecht geht, dann ist das lustig. Also Faschismus gegenüber Faschisten ist erlaubt. Ja, das sowieso, ja. Nee, Faschismus gegenüber Andersdenken. Du musst ja nur auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Mach das doch einfach mal. Aber mach dich nicht selber zur Zielscheibe. Genau. Also schön so Skimaske auf und bei Mutti verstecken. Bleilo? Oh shit, hoffentlich sieht ihr das nicht. Nein. Ich glaube, der hat Humor. Abonniert den alle, okay? Hilfe holen. Ja. Die Hate Speech Polizei. Alarm für Kybra. Alarm. Oh Mann, Alter, wie weit geht denn das noch? Noch 12 Seiten. Okay. Aber ich finde, wir haben auch langsam echt fast genug gesehen. Wir sollten vielleicht noch ein Video gucken und uns dann Heroin geben. Das, ja, genau, möglichst schnell irgendwie mit dem Holzhammer auf den Kopf hauen. Ja, also hier wollen sie dann auf jeden Fall halt die Lehrer dann animieren, beziehungsweise irgendwie Sozialarbeiter. Zeigen die mir hier, wie ich richtig Förderung von Medienkompetenz, Förderung von Sozialkompetenz. Naja, gut. Hehre Ziele, aber wenn ich die jungen Leute heute so reden höre, sehe ich wenig von den Ergebnissen. Transphobie, Alter, Transphobie. Was war denn was mit Geschlechterrollen? Pinkstings, oh scheiße, ey. Klick. Diesen Dreck. Ich finde toll, dass das Portal für Pädagogik zwischen Islam, Islamfeindlichkeit und Islamismus, ja, UFUG heißt. Ey, über Pinkstings werden wir ja morgen reden und über ihre neue Verpflichtung durch Bundesministerien. Da ist mir auch richtig schlecht geworden. Let's talk about Porno. Was? Thematisierung von Glaubensfragen? Das ist gruselig, Alter, das ist gruselig. Geschlechtersensible Pädagogik, Thematisierung von Glaubensfragen. Pinkstings.de. Ja. Ja, das passt alles in einen Absatz. Du musst ja damit rechnen, da steht ja davor, interkulturelle Ansätze auch nochmal und Sexualität. Stell dir vor, du willst jetzt halt diese ganze Schiene fahren, die in der Sexualerziehung momentan gefahren wird, dann wirst du früher oder später bei den momentanen demografischen Gegebenheiten Ärger mit Eltern kriegen, und zwar Eltern mit Bärten und mit Kopftüchern. Leute, das Interessante ist ja auch noch, die haben hier, das ist nicht mehr aktuell, diese Broschüre, denn nach den aktuellsten Verfahren sind zum Beispiel Homosexuelle ja nicht mehr in der LGBT-Bewegung drin, die sind ja schon normalisiert und Standard, ja, und Pedos sind jetzt neu reingekommen. Das bedeutet, man müsste jetzt Schwule rausnehmen und dafür Pädosexuelle einführen. Und dann zerbrechen hier einige Sachen, ganz interessant. Ja? Vor allem für die Jugendarbeit ist es dann nicht mehr ganz so geeignet. Jugendarbeit, direkt Aufstellen aus dem Van, ganz bequem. Tipps zum Aufstellen von Regeln bietet zum Beispiel die Seite netzgegennazis.de, die viele konkrete Reaktionsmöglichkeiten auf rechtspopulistische Gesprächsstrategien nennt. Blocken zum Beispiel. Oder erwachsen werden oder so weggehen, wenn es einem nicht passt. Selbst das Aufregen ist ja auch noch okay, ja, aber nicht aufregen, um die andere Person dann von ihrer Meinung abzuschneiden, nur weil sie eine Meinung vertritt, die du nicht hast. So, man sollte halt schon die Ansicht haben, wenn man für Meinungsfreiheit ist, dass man dann für die Meinungsfreiheit von anderen Leuten ist, ihre Meinung sagen zu können. Du bist nicht dafür zwangsläufig, was die Person sagt. Du stimmst ihr nicht zu. Aber du kannst dafür sein, dass sie das Recht hat, das zu sagen, anstatt ihr zuzustimmen. Ja, ja, wenn sie die gleiche Broschüre nochmal lesen wollen, dann lesen sie doch diese. Ja. Widersprechen aber wie, ja. Gegen vergessen. Warum immer nur rechtsextreme Parolen? Ich mag die Nazis nicht, aber wir haben genauso ein Problem mit Leuten von links, die sich für was Besseres halten. Ja, warum nicht einfach Gewalt gleich Parolen einsetzen. Sagen? Ja, warum nicht gleich Parolen sagen? Warum nicht einfach gleich generisch sagen? Warum muss ich Kinder erstmal gegen rechts impfen? Und links müssen sie dann halt irgendwie sehen, wie sie damit zurechtkommen. Jetzt erklären sie dir hier noch, was ein Hashtag ist. Und dass du dich an Hashtag-Kampagnen beteiligen sollst, ist das echt das, was die jetzt hier tun? Initiativen gegen Hate Speech, Hashtags in sozialen Medien, leck mich am Arsch, ey, unter Refugees Welcome, Mund aufmachen oder Heidepack. Also, no, fucking Refugees Welcome, YouTube gegen Hass. Hass. Ja. Oh, Mann. YouTube gegen Hass. Ah, Blöderin Kybra Gümüşay. Schau hin, etabliert, um Alltagsrassismus zu dokumentieren. Ja, hier, ja, alles mal, ist schon da. Ich habe Alarm für Kybra gegeben, ist ja auch schon da. Kinder, alles ist schon vorbereitet. Ihr müsst nur die Hashtags nutzen, um uns die Daten zu liefern über euch, wo ihr seid und was ihr alles... Ja, und ihr könnt für uns Content produzieren. Ist doch super, Daumen hoch. Ja, ja. Alter Schwede, ey. Taskforce. Gemüsesalat, Alter. No Hate Speech, Appell für Meinungsfreiheit. Taskforce. Ja, und hier ist nämlich die Landesmedienanstalt für Nordrhein-Westfalen appelliert an alle Nutzerinnen und Anbieter von Internetplattformen, dass Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung und Hetze, bla bla bla, keinen Raum finden dürfen. Der Appell ist unter zahlreiche unterstützende Politik und Gesellschaft, parallel NRW-Vision, die Videokampagne Nur Hate Speech gestartet. Finden sich unter anderem Politiker und Prominente aus Nordrhein-Westfalen mit Statements. Ach Leute. Alter, Taskforce. Bundesjustizminister Heiko Maas initiierte 2015 die Taskforce Umgang mit rechtswidrigen Hassbotschaften im Internet. Gemeinsam mit den Anbietern Facebook, Twitter und Google als Betreiber von YouTube, den Organisationen ECO, Verband der Internetwirtschaft e.V., Freiwillige Selbstkontrolle, Multimedia-Dienstanbieter FSM. Ja, das ist das Flying Spaghetti Monster, ja. Ja, ClickSafe.de ist auch dabei. Der Antonio-Amadeo-Stiftung, ich vertausche immer die Namen, tut mir leid, ja. Der Amadeo-Antonio-Stiftung und dem Verein Gesicht zeigen. Ja, haha, Gesicht zeigen, aber für Muslime einstehen. Haha. Ja, Gesicht schon, nur keine Haare halt. Meldetools in sozialen Netzwerken sollen nutzerfreundlicher gestaltet werden. Ach, die sind nicht nutzerfreundlich genug. Wir bekommen immer noch Nein, das brauchen wir jetzt nicht nochmal durch. Und in freundlicheren Farben auch einfach, weißt du? Ja, aber Alter, einfach Farm will, wo du deine Freunde zu einladen kannst, um sie dann zu denunzieren, wenn sie was schreiben. Vielleicht, sobald ein Triggerwort in einem Tweet drin ist, kommt gleich unten groß blinkend rot der Meldebutton halt. Wenn da Merkel oder Flüchtlinge oder Lügenpresse drinsteht. Was? Moment. Das ist mir neu. Es gilt ab sofort das deutsche Recht und nicht mehr die Community Guidelines. Nicht mehr nur die Community Guidelines. Ach so, sorry, ja, ich kann nicht lesen. Was aber völliger Blödsinn ist, es hat auch vorher schon Community Guidelines haben nie das deutsche Recht überstiegen, sozusagen, ja, in der Bedeutung. Das ist das neue deutsche Recht. Das ist das, das Ungeschriebene, das, was noch nicht fertig ist. Aber es kommt deutsches auch Recht plus, meinst du? Ja, genau. Ich glaube, damit ist gemeint, dass vorher halt in der Community immer die Community Guidelines die Richtung angegeben haben. Da stand in den Community Guidelines von Facebook: Heil Hitler, wir bei Facebook mögen nur Nazis und wenn ihr Frauen seid, dann verpisst euch. Und jetzt soll das deutsche Recht gelten. Ja, naja, also habe ich den Satz schon richtig verstanden, nur dieses Nummer nicht. Ja. Verstöße bzw. rechtswidrige Inhalte sollen innerhalb von 24 Stunden von Plattformen gelöscht werden. Beziehungsweise, ja. Nein. Verstöße beziehungsweise rechtswidrige Inhalte. Alles klar. Da wird sich Frau Künast aber freuen. Ja. Die hat ja gemeint. Ein schöner Cocktail aus Community Guidelines und Gesetzen werden, wobei die Community Guidelines halt auch nur entstehen, weil Leute mit Gesetzen bedroht werden. Sehr naja, schön. Die Community Guidelines gibt es natürlich auch, um die Interessen, die da halt auf diesen Plattformen drauf sind, halt zu verteidigen. Also dieses ganze Social Justice Ding ist ja in vielen Fällen auch so wird das ja auch mitgemacht, damit halt eben irgendwelche Firmeninteressen dann da halt, also dass du dann sagen kannst, so ja, hier, da und da, so, ja, ihr seid alles sexistisch und so. Ja, okay, wir machen jetzt hier irgendwie was und dann seid ihr wieder froh und kauft unseren Kram halt weiter, so, ne? Mhm. Und genauso kannst du ja bei 4chan oder so, kannst du ja keine Werbebanner schalten, weil kein Mensch hat Bock, irgendwie seine Werbung daneben hier, keine Ahnung, Hitler did nothing wrong, irgendwie so ein Zeug da halt zu lesen, so. Und deswegen gibt es halt Community Guidelines, dass du dann irgendwie sagen kannst, so ja, hier ist irgendwie Ruhe und Ordnung und wenn uns was nicht passt, dann löschen wir das halt weg nach unseren Community Guidelines. Und fertig, das ist ja schon immer so. Und das aber fällt euch was auf, hier ist das Grime-Institut beteiligt. Grimme. Das ist Grimme. Nee, das ist wir das Grime-Institut, so nach Susie Grime benannt. Das ist die andere Timeline. Wach auf. Bin ich auf Erde B? Ja. Bärenstein Bärs oder wie? Tinder-Stiftung, Alter. Ja, die Antonio-Stiftung. Ja, ja, bla bla, Anetta Kahane. Und dass sie hier noch Herkules irgendwie zweckentfremden für ihre Zwecke. Herkules stürzt Zwietracht, Neid und Hass. Ja, da sieht man doch gleich, als wen sie sich selbst sehen. So in ja, welcher das Rolle. Ist komisch, ne? Das ist so, Die Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Also wir sind praktisch die Medusa des Internets, entnehme ich dieser Allegorie, weil der Ausschnitt zeigt ja in dem Fall nicht Herkules, sondern offensichtlich irgendwas Stimmt. Medusenhaftes mit Schlangenhaaren. Oder das ist nur schlecht gezeichnet. Das ist Artist-Shaming. Was soll denn der Scheiß hier? Was laberst du? Beleidigst hier den Künstler, der es gemacht hat? Louis de Silvestre wird damit klarkommen, denke ich. Silvester? Ist das ein Zufall? Wollt ihr mich verarschen? Ist das ein Witz? Silvester, das hat mich jetzt getriggert. Das hat mich jetzt an Köln erinnert. Hetze, Hass und Diskriminierung. Ja, das ist nochmal der Text. Hat sich auch im deutschen Sprachgebrauch der Begriff Hate Speech durchgesetzt. Vollkommen organisch und ohne Steuerung. Ja, überhaupt wir momentan nicht gerade diesen Begriff durchzusetzen. Ja. Hate Speech ist Dieser Begriff, den wir jedes Mal neu erklären müssen, der hat sich komplett organisch durchgesetzt. Da, ne? Ja, und wir erklären ihn nochmal, damit wir genau auf demselben Blatt sind. So. Okay, dann blende ich jetzt nochmal wieder. Wir hätten ja da noch so ein Video, was wir gucken wollten. Ach, köstlich. Ja, das, was da noch auf der Seite ist, ist alles relativ kurz. Da können wir uns jetzt noch einen schönen Cocktail aus Öffentlichkeitsarbeit angucken. Ich würde gerne mit Heiko Maas so mal Augengespräch führen. So fragen, so Heiko, was ist los? Erzähl mir, wer hat dich in der Schule verbal geschubst, Heiko? Wo hat das Internet dich angefasst? Zeig's mir an dieser Puppe. Zeig's mir an dieser Merkel-Puppe. Und dann zeigt man auf sich selbst mit so einer Puppe dran geklebt. No Hate Speech, Fachtagung in Köln. Ja, war das hier, dieses, oder? Ja, das und da gab es dann noch mehr auf der Seite. Ups, auf der Seite. Auf dieser Seite hier? Ich weiß nicht, kann auch sein, dass das hinterher Vorschläge waren im Videofenster. Ach so, ich glaube, ich habe das hier als erstes geguckt. Ja, gut, dann. Das war ziemlich cringy. Schauen wir mal. Freut euch drauf. Da-dum. Aber ja. Ich verurteile Hass. Ich möchte nicht, dass Hass Teil meiner Gesellschaft ist, in der ich lebe. Auf der Straße möchte ja auch niemand wegen seines Geschlechts, seiner Hautfarbe, seiner angenommenen Religion oder Herkunft, mit wem er Händchen hält oder wen er küsst, blöd angemacht, bedroht oder beleidigt werden. Und im Internet das ist mein Fetisch. Genauso. Gegen Hass muss man mit einer Haltung antworten. An dieser Haltung arbeiten wir. Für diese Haltung brauchen wir Bildung. Für diese Haltung brauchen wir Gemeinsamkeit. Zum einen, dass wir für diese Haltung brauchen wir Bildung und wie war das? Gemeinsamkeit? Ja. Ich wünsche mir eine Welt ohne Hunger. Ja. In der das alles irgendwie viel besser läuft. Ja, also das soll nicht Teil meiner Gesellschaft sein, der Hunger und die Armut. Und dafür brauchen wir Haltung und Gemeinsamkeit. Ja, wie wird die Veränderung des Internets dazu beitragen, dass man die Welt ändert? Du willst doch auch nicht wegen meiner auswendig gelernten Kategorien auf der Straße diskriminiert werden. Doch will ich, das ist mein Fetisch. Und wenn du sagst, dass ich das nicht bekommen darf, dann ist das diskriminierend gegenüber mir und anderen Leuten, die denselben Fetisch haben. Das sind jetzt diese Statements. Dann könnt ihr auch gucken, was hier jetzt so läuft. Christ Embassy. Ein Beitrag der Glaubensgemeinschaft Christ Embassy. Nice. Ja, und hier sehen wir jetzt auch die Glaubensgemeinschaft. Die Glaubensgemeinschaft No Hate Speech. Bestehende Gesetze, Verbote, die in dem Kontext bestehen, auch ausreizen und anwenden als Gesellschaft und als Staat auch. Und zum Zweiten, dass wir uns moralisch sehr deutlich positionieren und das auch artikulieren. Ich glaube, hier haben wir noch als Gesellschaft und als Staat. Sag mal, wieso führen die an mit ein paar jungen Mädchen und dann kommen da so voll alte Männer? So, ich meine, das ist jetzt nicht darauf bezogen, wer es sagt, sondern so, ist euch auch aufgefallen, oder? So dass das ganz das junge Mädel. Dramatischer Aufbau. Ne? Na, komm weiter. Dann kommen die alten weißen Männer. Viel zu tun, um entsprechende Aufklärung zu leisten, damit Respekt vor den anderen das Wichtigste ist, was man eigentlich den anderen entgegenbringen kann. Und darum finde ich es gut. Also das war eben gerade der Herr von der Jugendschutzstelle NRW. Wenn man seinen Mund aufmacht, seine Meinung sagt, das ist Demokratie und die brauchen wir. Hör auf deinen Bauch, auf dein Herz, auf dein Gefühl. Wenn du merkst, dass was nicht stimmt, hol die Hilfe. Ich habe nicht gefragt, was du gerne machst. Diakoniewerk essen. Wenn du merkst, dass was nicht stimmt, dann hol dir Hilfe. Also ich habe schon lange gemerkt, dass bei Religion was nicht stimmt. Ich hol mir Hilfe. Hol dir Hilfe bei Religion. Ja. Oder ruf die Feuerwehr. Respekt, Mitbestimmung und Wertschätzung. Deshalb haben wir keinen Platz für Fremdenfeindlichkeit, Hass oder Diskriminierung. Deshalb ist Hate Speech genauso schlimm wie Diskriminierung im echten Leben. Und deshalb scheiße. Das diskriminiert Diskriminierung und damit trete ich euch selbst auf die Füße. Meine Fresse, wie verstehen die das nicht? Oh ja, genau, hier das linke Video. Das hat mir echt voll Spaß gemacht. Das du Diskriminierung diskriminierst, diskriminierst du. Das ist auch ganz kurz. Von Kanal 21 aus Bielefeld. Das sagt er eigentlich schon. Badum. Kavum. So wurde ich schon mal im Internet genannt. Nein! Jedes Jahr begehen Jugendliche Selbstmord, nachdem sie Hasskommentare im Internet bekommen. Leck mich am Arsch! Was war das denn? Was war das denn zum Teufel? Was war das denn? Kannst du mal bitte in die Mitte von dem Video gehen, wo die dann hier die Vorderseite von diesen Dingern zeigen? Nigga. Begehen Jugendliche Selbstmord, nachdem sie Hasskommentare im Internet. Opfer, Schlampe, Hure, Nigga. Ja, natürlich begehen Menschen, es gibt einen ganz winzig kleinen Prozentteil von Menschen, die Selbstmord begehen, nachdem sie eine Beleidigung im Internet bekommen haben. Viele andere Menschen begehen Selbstmord, nachdem sie ihre Frau hintergangen hat, ihr Mann hintergangen hat. Andere Menschen begehen Selbstmord, weil sie eine lange Depressionsgeschichte haben, aus Trauer. Es ist nie eine Beleidigung im Internet allein, die jemanden Selbstmord treibt. Das wird ja keine vollkommen gesunde Person irgendwie dazu bringen. Eben, das meine ich ja. Also man muss vorher schon sich intensiv mit Suizid beschäftigt haben, um so nah an der Klippe zu stehen, dass einen sowas über die Klippe stoßen kann. Und selbst wenn man krank ist. Dass das passiert, das will ich nicht ausschließen, aber das zu verhindern, wäre schon viel weiter vorne in der Timeline wichtig gewesen und nicht an dem Punkt, wo jemanden Schlampe nennt. Selbst wenn man wirklich krank ist, okay, selbst wenn das wirklich der Fall ist, ist Selbstmord, genau wie jede andere Handlung auch, ja, eine Handlung, die man selbst ausführt, okay, so das ist etwas, wo man dann schon einwilligt, das durchzuführen. Und Worte, wir leben nicht in so einer Harry-Potter-Welt, wo einer dann irgend so einen Zauberspruch sagt und dann stirbt jemand durch die Worte, die gesagt wurden. Ja, eben. Also das ist so billig und so plakativ. Es ist sogar noch gefährlicher. Es ist sogar noch gefährlicher. Stell dir einfach vor, du hast Depressionen, du bist deprimiert, und zwar so wirklich so chronisch, ja. Du nimmst Tabletten, du hast schon Probleme damit und dann kommen die Leute hin und sagen, hier, du kannst eh nichts dafür. Das wird eh nicht besser. Ja, deswegen muss man aufpassen, dass dir ja niemand zu nahe tritt. Das hier zugelassene Leute in Nordrhein-Westfalen, der TV-Lernsender für Nordrhein-Westfalen, steht hier oben neben dem Logo. Und die schicken hier so eine Kacke raus, dieses Christ Embassy hier, ein Beitrag der Glaubensgemeinschaft. Das ist Deutschland hier. Das ist wieder richtig Deutschland. Im Endeffekt, ja. Glaubensgemeinschaft heißt nichts anderes, als dass es eine Sekte ist. Also die tun das in erster Linie für sich selbst und das sieht jeder. Die tun das in erster Linie für sich. So, wir möchten das nicht. Das heißt, wir gehen einfach davon aus, dass keiner sowas möchte. Ja? No Hate wäre für mich ein Umfeld, in dem niemand Angst haben muss, er selbst zu sein oder das Gefühl haben muss, sich für seine Person oder Gefühle entschuldigen zu müssen. Keine Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe. Wie ist das mit weißen, cis-heteronormativen alten Männern? Bin ich da auch drin eingeschlossen oder gilt das nur für dich und deine... Moment. Sie hat gesagt, mal ein bisschen, niemand, also nur sie. Spur mal bitte zum Start zurück. Ich würde gerne den ersten Satz, den sie da sagt, noch mal genauer haben. Ja. No Hate wäre für mich ein Umfeld, in dem niemand Angst haben muss, er selbst zu sein oder das Gefühl haben muss, sich für seine Person oder Gefühle entschuldigen zu müssen. Keine okay. Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Religion oder sexueller Orientierung. Sich frei entfalten und sich wohl dabei fühlen können. Fast wie nach dem Motto Leben und Leben lassen, aber nicht nur andere tolerieren, sondern viel wichtiger respektieren. Wäre doch ideal, oder? Okay, cool. Das ist eine sehr positive Nachricht. Jetzt testen wir sie mal und sagen, ja, so Kinderschänder oder Pädophile oder so ja, Leute, also, die Menschenhandel betreiben also Ich gehe jetzt mal von normalen, gesunden Menschen aus. Und wenn ich mir da überlege, wer dem da entgegensteht, dann muss ich sagen, sind das eher so Leute wie Lori Penny, wie wie heißt die Tante von Spiegel Online? Stokowski und diese ganzen Idioten. Das sind eher die Leute, die das Problem damit haben mit den Gefühlen von anderen Leuten, die sich die ganze Zeit drüber aufregen über männliche Anspruchshaltung und diesen ganzen Scheiß, ne? Und es gibt doch nicht etliche Leute, die sich sagen so, ja, ich finde das aber falsch, was mit den Frauen ist, so, die sollten anders fühlen und die sollten das alles anders machen und so weiter und so fort. Also, und auch ja, mit Gefühlen, diese ganze Broschüre, das ist ein einziges, die fühlen falsch, die denken falsch, die sind nicht unserer Meinung, also ist das alles Hass. Und allein schon diese Anschuldigung, dass das alles Hass wäre, ist ja schon so ein ewiges Falschdenk. Und die reden falsch. Diese Aussage von Leben und Leben lassen ist ja auch so im in einer möglichen Interpretation ist es ja das Non-Aggression Principle. So, das ist schon echt anarchistisch, wie das Kind hier gerade so toll denkt, ja. Ich meine, es ist zwar schön und gut, so leben und leben lassen, aber man muss sich eher darauf vorbereiten, auf Fälle, in denen das halt nicht wirklich möglich ist. Ja, also das größte Problem, was ich halt eben damit habe, ist, dass sie dem Ganzen selber entgegenstehen. Ja. Und sie stellen sich trotzdem hin und sagen, das wäre doch gut, wenn man das so machen würde. Wo ich mir denke, ja, das machen doch aber gesunde Leute auch so. Weil das ist doch auch in der Mehrheit der Gesellschaft so, dass es die Leute nicht weiter stört. Und die einzigen Menschen, über die ich mir echt Sorgen mache, dass sie dagegen arbeiten, das sind die genau, mit denen wir uns hier die ganze Zeit beschäftigen. Das sind genau sind die Leute, die Macht haben, buchstäblich, in diesem demokratischen System. Irgendwelche Heiko Maases und so. Das ist ja wohl keine Verschwörungstheorie, zu behaupten, dass deren Entscheidungen sich hier darauf auswirken, auf das Klima und die Zukunft dieses Landes. Ja, haben die hier das Alter von der Person mit draufgeschrieben? Ich würde sagen, die ist so irgendwie 16 oder 17 und also so, oder keine Ahnung, 15 vielleicht, aber scroll mal runter, haben die da irgendwie das Alter draufgeschrieben zu der Person oder nicht? Nee. Okay. Naja, egal. Ich meine einfach nur, ja, das sind so total simple einfache Ansichten zu dem, wie Dinge zu sein haben, und die sind aber halt total realitätsfern. Nee, so realitätsfern finde ich das gar nicht, sich das so zu wünschen. Aber ich sage ja dann auch, wer steht ihnen denn jetzt wirklich entgegen? Wo ist diese Opposition? Was sie da halt meinen, das ist diese Opposition, die dann wahlweise total gering ist und wahlweise total groß ist, je nachdem, wie man es gerade braucht. Das ja, ist okay, eher das ja. Problem. Manchmal frage ich mich, warum alle und immer überall ihren Senf dazugeben müssen. Ich meine, das muss doch nicht sein. frage ich mich auch gerade. Warum gibst du deinen Senf dazu? Ja, genau. Überleg dir das mal, Diana Yashwari. Ja, zwei Sachen, wie üblich. Zwei Gesetze für alle. So. Eins für mich und eins für alle anderen. Warum gibst du gerade deinen Senf dazu? Und was du nicht gut findest, das musst du dir noch nicht anschauen, wenn es dir nicht gefällt. Und dazu sagen musst du dann auch nichts. Ich meine, okay. Ja, genau. Lies dir den Tweet nicht durch, ne? Folg der Facebook-Seite nicht. Ich meine, wenn ich mir einfach nur, wenn ich mich einfach mal so einer extremistischen Religionssekte anschließe, ja, und Leute gerne von Hochhäusern runterwerfe und dir das nicht gefällt, brauchst du da nicht hinschauen. Ja. Spiel doch das Computerspiel einfach nicht, wenn du findest, dass die Damsel in Distress als Story-Grundlage zu viel ist. Ja. Genau, ohne weiteres. Aber nein, das ist immer ein gesamtgesellschaftliches Problem. Haltung zeigen, dahinter strukturell, marschieren, bla bla bla, marschieren. Zivilgesellschaft. Wenn du was dazu sagst, dann kannst du das ruhig machen, aber du musst da einsehen, dass ich auch Gefühle habe und dass du mich dabei verletzen könntest. Deswegen, wenn du etwas zu sagen hast... Oh, fick dich ins Knie. Wenn du etwas zu sagen hast, dann was? Jetzt bin ich aber gespannt. Wenn du was sagen willst, dann musst du mit dem Echo, also aber wie man in den einsehen, Wald hinein... dass ich auch Gefühle habe und dass du mich dabei verletzen könntest. Deswegen, wenn du etwas zu sagen hast, tu das, aber nimm ein bisschen Rücksicht dazu oder schau es dir gar nicht erst an, wenn es dir nicht gefällt. Das ist schon eine fucking Drohung, okay, du sassy Ho. Pass auf, ja, du könntest mich verletzen. Und dann weißt du ja, was passiert, ne? Ja, es ergibt vor allen Dingen auch schon wieder wirklich keinen Sinn. Aber denk mal daran. Du musst dir das gar nicht anschauen. So, komm, was soll denn das? Du brauchst gar nicht was dazu sagen. Vor allen Dingen, ist das denn nicht auch deren Ansicht, dass jemand, der irgendwen hasst oder so, dass er das auch möchte, dass denen das verletzt dann? Weil das würde ja jetzt wieder so klingen, so nach dem Motto so, ja, denk aber auch mal daran, dass es mich verletzt. So, also. Das sieht für mich aus, als wären das so das Treffen der jungen Anarchokapitalisten. der freie Markt entscheidet, was gut ist. Naja, schöne freie Meinungsäußerung haben Sie. Passen Sie mal auf, dass die mich nicht verletzt. Ja, genau. Ja, du kannst aber ja sagen, du kannst ja machen, was du willst. Aber pass auch auf, ne? Pass bloß mal auf. Ja, so ich ja nicht. Du kannst ja auch ist ja gut, aber komm. Wir haben mit der Community geredet, aber wenn das so nicht geht, kommt der Gesetzgeber. Ne? Ja, und vor allen Dingen, du kannst ja auch einfach mal dich damit nicht beschäftigen. Aber ich muss es, ne? Ich muss es machen, weil ich bin auf der richtigen Seite der Gesellschaft, keine Ahnung, Minderheiten, blablub, ich muss das alles machen. Ich bin ja dabei, so, ich zeige Haltung. Aber du musst ja nicht, du kannst ja auch einfach es bleiben lassen. So. Musst ja, nicht ja aber damit beschreibt sie eigentlich buchstäblich die Leute, die sowieso schon aus dem Raster fallen, bei denen es ja heißt, okay, die schauen sich das an und machen einfach nichts dazu. So. Hä? Ja, ich glaube, das waren jetzt alle Videos aus der Gruppe, ja. Zumindest sehe ich hier keine. Das mit dem Neger fand ich am besten. Nur. Hass tötet. Das war toll. Hass tötet, ja. Aber dass die hier potenziell über 500 Zuschauer bekommen für ihre Videos, ne, und Hass verbreiten, ne? Ja, die sind aber angemeldet, kannst von ausgehen. Okay. Oh mein Gott, evangelische Kirche im Rheinland, Alter. Ah. Ach, die haben das produziert, oder was? Nee, aber unten, nee, ist, unten drunter ist, unten ist das ein Vertreter von der evangelischen Kirche im Rheinland. Also da, die hier irgendwie in demselben und Ding... Und nein, Stefan Brings, ein Abgehalfteter. Und Gerald Asamoah, noch ein Abgehalfteter. Abgehalfteter bedeutet... Die waren mal wichtig, also bring's nie wirklich. Das ist so eine kölsche Vokalband. Okay. Und der Asamoah war mal irgendwie kurz, glaube ich. Ach Leute, Alter. Ach, dazu Scheiße. Können wir aber einen separaten Stream machen eigentlich. Ach, guck mal. Ja, ich spiele schon ab. Ist schon alles gut. Nee, ich will es gar nicht wissen. Doch, eigentlich. Ich will es wissen, aber. Weiß ich wieder doch, gar nicht mehr, wen ich wählen soll. Das wird auch meine Gefühle jetzt wahrscheinlich verletzen, aber ich muss da jetzt durch. Ja, das muss sein, ja. Da sollte der Lindner mal drauf aufpassen. Das Internet und die sozialen Netzwerke sind großartige Möglichkeiten zum Austausch und zur Debatte. Es gibt die Möglichkeit, dass es ohne Hierarchie, ohne dass einer mehr Einfluss hat als der andere, Positionen zu vertreten und sich zu informieren, wie andere Dinge sehen. Die Voraussetzung dafür, dass das funktioniert und dass wir dadurch auch einen zivilisatorischen Fortschritt erzielen, das ist wechselseitiger Respekt. Respekt auch gegenüber denen, die eine andere Meinung haben oder das Leben anders führen als wir selbst. Ich bin in Sorge, wenn ich manche Kommentarspalte bei den Medien online lese oder auf manchem Facebook-Profil unterwegs bin, dass viele vergessen, dass die Voraussetzung für ein offenes Gespräch eben immer die Achtung vor dem Nächsten ist. Was da an Schmutz und an unbedachten Dingen geäußert wird, das nimmt uns allen doch die Freude an diesen Möglichkeiten. Deshalb ist mein Appell an uns alle, erinnern wir uns an den Respekt gegenüber dem Nächsten, erinnern wir uns daran, dass die Qualität einer liberalen Gesellschaft, die wir sind, doch darin besteht, gerade sich für den anderen einzusetzen, dass er seine Meinung öffentlich und klar äußern darf, auch wenn man sie nicht teilt, so wie Voltaire das einmal so schön gesagt hat. Und widersprechen wir denen, die sich nicht an diese ungeschriebenen Gesetze unseres Miteinanders handeln, Notfalls löschen wir die aus der Timeline, dann bleiben die mit ihrem Schmutz unter sich. Ja, ist auch eigentlich ganz okay, oder? Ja, mit dem letzten Satz hat das ein bisschen verbockt, weil wenn man jemanden blockt, kann man nicht mehr irgendwie offen diskutieren. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, es gibt aber auch schon Leute, die einen nur von der Seite anmeckern oder so. Ne? Also auch. Ja, wie gesagt, grundsätzlich fand ich das auch sehr gut, weil Respekt und zwar halt, aber auch, er hat es halt nicht einseitig wie viele andere gemacht. Und er hat ganz klar gesagt, Respekt für jeden, unabhängig von der Meinung. Und das finde ich in Ordnung. Ne? Hannelore Kraft, nee, lass, komm. Hannelore. Hannelore, ich beiß dir gleich ins Äsche, gell? Ich bin der Hermann. Ich will gar nicht diese Schwarz-Weiß-Clips sehen, vor allem, weil ich keinen Bock habe auf das Intro. Bam, bam. Das kommt ja immer. Das war auch bei den Bunten dabei. Ja, hast du auch bei den Bunten dabei. Oh, ja, aber... Also mich will jetzt nochmal interessieren... Die wollen, dass wir Kraft gucken. Die im Chat wollen, dass wir Kraft gucken. Ja, okay. Komm, geben wir denen das. Kraft durch Freude. Ja, das eine, nächste Mal werden wir aber hier für die Lizenz ja hier Geld verlangen, ja? Patreon für unsere Lizenz incoming. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Das steht bei uns im Grundgesetz. Aber niemand da steht auch hat das eine Recht, Zensur, Hass und Hetze, Lügen und Vorurteile und Aufrufe zu Gewalt zu verbreiten. Niemand darf Menschen beleidigen, bedrohen und diffamieren. Natürlich aber darf genau man das passiert verbreiten. In diesen Tagen mehr. Was soll das denn? Ja, außerdem, die gehen ja auch wieder davon aus, dass die Leute das alle wissen, dass es gelogen ist. Also, ich mein, wenn du so ein Chemtrail-Heini irgendwie bist und so ein Kram irgendwie vor dich hin laberst, dann gehst du ja auch nicht davon aus. Oder ein Jesus-Freak. Ja, oder ein Jesus-Freak, genau. Oder so wie hier die wunderbare Glaubensgemeinschaft Christ Embassy, die hier gerade ja, live läuft. Und gleich fertig ist. Ja. Noch als früher. Die Hetze und der Hass in vielen Posts und Kommentaren auf Websites und den Blogs haben ein Ausmaß erreicht, was nicht hinnehmbar ist. Hetzparolen, Lügen, Unterstellungen, Verleumdung, Verschwörungstheorien gefährden unser Miteinander. Wer keinen Respekt mehr vor anderen Menschen zeigt, tritt die Werte unserer Gesellschaft mit Füßen. Denn zum Kern unseres Zusammenlebens gehört die Achtung der Würde anderer. Wer dies nicht respektiert, stellt sich außerhalb unserer Werteordnung. Ja, und da hast du dann den großen Unterschied zum Lindner auf jeden Fall. Weil die Leute immer von wegen so, ja, wir sind ja nur besorgt und wir wollen ja nur, dass es allen gut geht und die Gesellschaft ist in Gefahr und wir müssen jetzt dringend was tun. Und er hat halt gesagt, mach uns jeder selber wissen. Ist das nicht auch schon wieder Hate Speech gewesen, wenn sie sagt, dass die Leute, die nach der Pfeife tanzen, sind dabei in der Gesellschaft und die anderen bleiben außen vor? Ja, wir und die. Das ist doch wir und die. Ja, das ist Diskriminierung. Sie möchte, dass diskriminiert wird. Echt, das ist das Schlimmste an dieser ganzen Social Justice Gebäude, dass du nirgendwo eine tragende Wand findest. Jede Säule, an die du schubst, die wackelt und jeder Träger ist schief und alles ist irgendwie komisch. Aber trotzdem haben sie so viele Stockwerke gebaut von dem Ding. Deshalb widersprechen sie den Hetzern. Widersprechen sie den Lügen und Vorurteilen. Erstatten sie Anzeige, wenn sie rassistische Äußerungen im Netz sehen, lesen und hören. Wehren Sie sich dagegen. Zeigen Sie Flagge für unsere Demokratie, für Meinungsfreiheit und für mehr Respekt in NRW. Ja, sie hat jetzt auch gleich gesagt, ne, rassistisch und so. Ja. Das hat der Lindner vermieden, solche politischen Begriffe in seiner Rede. Das war schon schlau von ihm. Also wenn es möglich wäre, Meinungen aus der Welt zu schaffen, ohne dabei Menschen aus der Welt zu schaffen, die diese Meinungen vertreten, wäre ich dafür. Interessanterweise würde ich aber nicht dafür sein, dass der Staat sich dem bemüht, sondern dass es durch Diskussionen sozusagen verschwindet. Einfach weil dann wir halt Sachen haben wie 2 plus 2 ist 4 und alle Leute wissen, dass das stimmt. Ja? Wenn wir auf so einer Ebene wären, ja, das wäre toll. Also jetzt nicht auf der Ebene von 2 plus 2 ist 4, sondern von Meinungen und Positionen, dass wir die vertreten ohne. Dieses Ding ist so eine Art offener Kanal hier. Hm. Dieses NRW-Vision. Deswegen die Kirchenleute. Weil ich hatte schon Angst, dass ich da jetzt draufklicke und irgendwie lese, wird mit Mitteln des hier irgendwelche von irgendwelchen Kirchen produziert. Ist okay. Bitte klick doch nochmal auf Gerald Asamoah, der ist nur 18 Sekunden lang und sicher lustig. Nee, also wenn ich schon irgendwas muss, dann... Das ist total doof, Leute. Dann will ich hier aber noch so einen von den Kirchenfuzzis jetzt auch haben. Aber ich wette, da werde ich mich auch... Ja, kannst du dir überlegen, den Bischof von Essen oder den von der... Köln, nehmen wir den Großen. Dann kriege ich den Asamoah aber auch noch. Ja, wenn du unbedingt willst, aber ich als Hannoveraner halt natürlich viel von Gerald Asamoah, von daher... Die Kirche ist gegen jede Diskriminierung eines Menschen. Sie lehnt Bumm, falsch. Ende. Aus. Ach, jede Diskriminierung. Frauen dürfen trotzdem bei uns nicht am Tisch stehen, gell? Total, ja. Das, wenn ich an Kirche denke, dann denke ich als allererstes an, das sind die gegen Diskriminierung von Menschen sind, ja. Jede Gewalt ab. Und auch in ihrer ganzen Geschichte war. Ganz klar dagegen. Ja, wir lehnen jede Gewalt ab, hat er gerade gesagt, ja. Mhm. Und jetzt sagt er irgendwas von... ...aus, dass Menschen nur um ihrer Hautfarbe oder Religion willen Verkriminierung eines Menschen. Sie lehnt jede Gewalt ab. Die Kirche lehnt jede Gewalt ab. Die Kirche lehnt jede Gewalt ab. Schon immer so gewesen. Spricht sich ganz klar dagegen aus, dass Menschen nur um ihrer Hautfarbe oder Religion willen verachtet und verfolgt werden. Weil das dem Geist Christi widerspricht. Das hat die katholische Kirche schon vor über 50 Jahren beim Zweiten Vatikanischen... Damals, als Jesus geboren wurde, vor über 50 Jahren. Da haben die das gewusst. Konzil so festgeschrieben. Daher darf es auch heute im Internet keinen Platz geben für Hass, für Hetze und Diskriminierung. Ihr, Rainer Wölki, Erzbischof von Köln. Ja, wegen dem Vatikanischen Konzil. Deswegen darf es keinen Hass im Internet geben. Leck mich am Arsch, ey. Ich habe schon bessere Begründungen gehört, muss ich so sagen. So ein Quatsch, ey. Wir werfen jetzt einfach alles mit rein. Ja, lass den Blödsinn. Pfeifel, so, sie sollten stattdessen Pfeifel zeigen. Pfeifel will Gerald Asamoah sein. Ja. Wir müssen einfach die Trennung von Kirche und Staat aufheben, damit wir gegen gegen Ja, Hass dann könnte das Vatikanische Konzil für alle entscheiden. Da wäre es doch viel besser auf der Welt. Ich glaube auch, ja, definitiv. Guck mal, wie die mit Hate Speech umgegangen sind. Schon so bam, dumm. Ja, Hass hat in unserer Welt nichts zu tun. Deswegen lasst diese Hasskommentare und lebt Frieden miteinander. Asamoah hier. Finde ich gut. Ja, ungefähr so hatte ich mir das vorgestellt. Er hätte noch irgendwas einbringen sollen, wie immer schön am Ball bleiben. Ex-Fußballprofi. Fußballer enttäuschen eigentlich nie. Ja, spiel keine Pässe zum Hass. Laufe weiter aufs Tor zu. Du darfst nicht faul spielen. Wenn sie ihre Pässe verlieren, gib ihnen deinen Pass. Mach dem Hass die Bude voll. Genau. Wer hasst, schießt sich selbst ein Eigentor. Das war jetzt eine gute Überleitung eigentlich für die Zuschauer, die sich jetzt der Sportschau widmen wollen. Wir sind so eine Show, die macht Werbung für andere Shows. Genau. Wir geben zurück an die ARD. Die mindestens 500 Zuschauer erreichen. Also, alles ist schon mal klar. Wenn wir wirklich, um nochmal aufs Hauptthema zurückzukommen, wenn wir wirklich demnächst eine Lizenz hier irgendwie kriegen müssen, dann werde ich aber auf jeden Fall unsere Sendung auf dem offenen Kanal NR Vision zur Ausstrahlung anbieten. Da müssen sie dann nur so 3 Stunden Platz mehr schaffen, dann wird das schon gehen. Ja, und auch, ich glaube, ich habe im Chat vorhin schon jemanden gesehen, der von vorauseilendem Gehorsam sprach, weil wir das hier besprochen haben. Was völlig klar ist, dass die Affen in keinem Fall vorauseilenden Gehorsam üben werden, sondern klar, wenn man irgendwann mit einem Brief auf uns zukommen würde und sagen würde, hey, okay, dann müssten wir reagieren, aber bis dahin passiert erstmal überhaupt nichts. Und sonst geht das mal am Arsch vorbei, außer dass wir weiter dagegen wettern werden. Ja, und ich fand es halt auch wichtig, dass wir euch nochmal zeigen, was mit dieser Landesmedienstelle da eigentlich so alles los ist, weil ja, also diese Broschüre, über die wir jetzt auch nochmal lange und breit geredet hatten, ist ja, gibt ja doch schon ziemlich viel Anlass zur Sorge. Und es ist natürlich bei solchen Anstalten immer schwierig zu sagen, wer ist da, steht da jetzt wirklich dahinter, weil im Prinzip sind die ja halt auch nur Spielball der darunter stehenden Politik. Und auch diese Broschüre ist ja jetzt, kommt ja aus irgendwelchen Verbänden, von denen wir ja schon wissen, dass sie einen ziemlich politischen Drall haben. Aber ja, dass ihr es einfach nochmal gesehen habt. Und ich bin mal gespannt, was aus der ganzen Nummer noch so wird. In diesem Sinne würde ich sagen, schönen Samstag noch und wir sehen uns morgen dann wieder mit einem, unter anderem einem Kongress der Jungen im Deutschen Journalistenbund, der heute gewesen ist, mit dem ich vorhin bei Twitter schon jede Menge Spaß hatte. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und eine Buchrezension zu Beißreflexe. Das wird auch ein Spaß. Da gibt es jede Menge Salz zu horten. Alles klar. Mach's gut.